Hallo, hallo, hallo zum ersten Spieleabend im neuen Jahr. Ja, hi. Hallo, ja. René. Hallo, Bärlein. Hallo. Dann haben wir da noch den anderen da. Den anderen da. Jan heißt er. Ah ja, vielen Hallo. Dank für diese freudige und vor allem so flüssig laufende Begrüßung. Guten Abend. Ja, wenn du das besser kannst, dann begrüßt du doch den Nächsten. Ich muss mal eben meinen Skype auf. wenn ich mich nicht täusche, haben wir den El Spotto noch nicht begrüßt, oder? Nee, noch nicht. Hallo, El Spotto. Hallo. Hallo ihr. Ja. Hallo du. Allen nochmal ein gutes neues Jahr und so. Mhm. Ich, ja, ich auch. Und, ja, ich sag. Ja, René, sprich du. Ich sag normalerweise immer, rutsch nicht aus, aber dann habe ich gemerkt, dass schon das neue Jahr schon angefangen hat. Das sag ich auch immer, den hast du von mir. Den hast du von mir, Jan. Dann hast du nicht gerade noch erzählt, dass du dich auf der Nase gelegt hast und selbiges somit erfüllt? Ja, stimmt. Ich habe mir mal wieder, muss man dies, also mal in diesem, ich sag mal so, in dieser Periode von Januar bis Januar, muss man sagen, das dritte Mal, dass ich mir das Staatsbein geprellt habe. Wo hast denn du deine Nase? das will ich jetzt so öffentlich nicht sagen. Nee. Darf ich noch ganz kurz einen Tipp aussprechen, dass wir eigentlich mal im Spielecast anrufen sollten? So wollen. Also im Spielecast ist es ganz wichtig, dass ihr euch vorher Papier bereitlegt. Das habe ich nämlich jetzt nicht getan, weshalb ich jetzt mal eben Papier hole. Ihr könnt ja ein bisschen off-topic reden. Nee, wir legen jetzt fest, was für ein Spiel wir spielen und machen jetzt ganz klar, schnell klar, was mag der Jan denn nicht spielen, was spielen wir? Ich glaube, der Jan ist schon weg. Ja, deswegen. Ach so. Er kriegt es ja nicht mit. Auch ist das Gute. Ach, Mist. Das war mir zu langsam. Man darf dazu sagen, wir sind übrigens nicht, wie ich angekündigt habe, auf dem Chat von möbmöb.com. Da sind wir nicht drauf, weil... Ich glaube, der spinnt immer noch. Der spinnt immer noch oder wieder, man weiß es nicht. Deshalb sind wir auf Freenode. Auf Irk Freenode. Irk Freenode. Da sind wir auf webchat.freenode.net. Wer diesen blöden Webchat benutzen will oder den ganzen anderen Blödsinn da, da sind wir, ich glaube, im Channel Möb. Ich versuche das gerade mal. Einfach nur Spieleabend. Einfach nur Spieleabend, das ist cool. Einfach der Channel Spieleabend, das ist ja der flexibel. Ah, Ben, Channel Spieleabend, da müsst ihr euch dann mit eurem Namen und eurer Kreditkartennummer anmelden. Bist du gerade irgendwas am Runterladen oder irgendwas am Hochladen oder so? Ja, ja, ich auch die ganze Zeit. Dann lass das mal, weil deine Gesprächsqualität ist doch eher komisch. Ja, das kommt durch diesen komischen Link da. Ja, ja, das ist bestimmt dieser YouTube-Channel. Genau. Ja, super. Erst minutenlang lachen müssen und dann komisch klingen. Das kommt von sowas. Habt ihr das Fenster jetzt geschlossen? Geht's wieder? Gerade ging's und dann bevor irgendwie, aber dann sprich weiter, dann wissen wir es. Ja, whatever. Wir kommen hier beim Spieleabend. Um 19 Uhr geht's los, es ist 19.03 Uhr. Also wir sind leider schon über die Zeit hinaus. Wir können eigentlich wieder aufhören. Stimmt, genau, wir haben es ja jetzt verpasst. Und, wir haben es verpasst. Der Zug ist abgefahren. Ja, dann war schön mit euch. Ja. Ja, schön, euch mal wieder zu hören. Genau. Ja, die Zeit ist wieder rumgegangen wie im Flug. Was hätten wir denn spielen wollen, wenn wir denn doch gespielt hätten? Was hätten wir denn gespielt? Weiß ich nicht. Frohes neues Jahr! Okay, das war dann so mit Laster. Was für ein Spiel ist denn das? Ich bin dafür, dass wir irgendwie mit Ja-Nein und Schwarz und Weiß so anfangen. Und weil der René so schön verwirrt ist, darf er anfangen, finde ich. Ach du Scheiße. ich hab hier gerade zu viel Grey. Ups, ich darf keine. Es gibt auch Darjeeling oder so, gibt auch ganz, ganz coole andere Themen, aber die beste ist natürlich Grey, das darf man sagen, oder? Grey ist auch keine Marke. Keine Marke, das ja, ist. Ja, nee, klar. Also du darfst auch sagen, ich esse gern Rettich. Also du darfst auch durchaus sagen, ich trinke gern Chibo-Kaffee, aber da halte ich halt jeder für verrückt. Naja, nee, Chibo-Kaffee darf ich nicht sagen, weil das ist eine Marke, deshalb muss ich dann sagen, es gibt auch noch andere wie Ja, Ausrufezeichen Kaffee oder so. Oder egal. Ich trinke du hättest jetzt auch in 3 Sätzen weiter sagen können, dass der Kaffee von Ja auch toll ist. Ja, stimmt. Ja. Whatever, die Stoppuhr ist gestartet und darf ich eigentlich gar nicht machen. Wollte gerade sagen, also wenn du jetzt die Stoppuhr für dich selber machst, dann bist du ja so verwirrt, dass gar nichts mehr geht. Ja, stimmt. Eine Sache gleichzeitig ist schon schwer, aber 2 Sachen. Kann der Jan noch mal schnell eine Stoppuhr irgendwo auftreiben? Und ich habe hier mein tolles Apple-Telefon. Es gibt aber noch andere Apple-Telefone von Windows oder Linux. Ich habe eine Stoppuhr. Mit diesem Apple, Windows, Linux, Ubuntu Betriebssystem von Acer, Dell, PowerBook, ne? Und SUSE ist da auch noch drauf. Aber ich habe jetzt eine Stoppuhr. Wie viele Minuten spielen wir denn? Ich dachte, die SUSE heißt Siri. Eine Minute. Okay. Gut, sollen wir? Sollen wir, mit wem frage ich eigentlich? Ich frag dich. Ach so, gut, okay. Dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, los. Hallo René. Hi. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Dir geht's gut. Du hast einen aufregenden Fall ins neue Jahr gehabt. Wie lange hattest du denn danach wieder Arschweh? Ich habe immer noch Arschweh. Du hast immer noch. Der 15. Erste, das heißt seit 15 Tagen. Du hast immer noch Arschweh. Das ist aber nicht so schön. Stimmt, das ist nicht so schön. Ist jetzt aber auch absehbar, dass es wieder besser wird oder ist es immer noch genauso schlimm wie beim ersten Tag Arschweh? Arschweh ist immer, bleibt immer Arschweh. Arschweh ist Arschweh. Ach so, das heißt, wenn ich dich jetzt zum Lachen bringe, dann ist es... immer ein Arschweh, ja. Danke, Nach 43 Sekunden gescheitert. Ich wollte so gerne den René mit Arschweh stolpern sehen. Ich habe es geschafft. Arsch, da müsste man beim Fall auf den Arsch fallen, ne? Verstehe ich nicht. Wen frage ich jetzt? Also neben deinem Namen steht Bärlein. Bärchenleinchen. Wer stoppt? Jan? Ja, gerne. So, auf die Plätze, fertig, los. Hallo Bärleinchen. Hallo. Du antwortest immer sehr spät, das heißt, du schenkst sehr viel Zeit. Bestimmt eine halbe Stunde, Minute pro Minute, oder? Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Weißt du nicht, ne? Das weiß ich nicht. Nee, ne? wie hast du denn dein neues Jahr verbracht? Bis jetzt? Mein Silvester habe ich in der Klinik verbracht. Ja, warum das denn? Nee, hast du in der Klinik, ja? In welcher Klinik? In der Berolina Klinik. In der was? Berolina-Klinik. Berolina wie Berliner nur mit O? So ungefähr. Ja? So ungefähr. Tja, jetzt haben wir schon wieder... Ach, die Zeit geht rum wie Flux. Jetzt haben wir schon fast eine Minute geschafft. Länger halte ich aber auch nicht aus mit mir. Wollte ich aufhören? Du kannst gerne aufhören. Ja, aber ich will doch gewinnen. Wollen wir nicht aufhören, Bärchen? Wir sag mal ja. Sehr gut. Ich dachte, mit der Frage, mit der Aussage, sag mal ja, kriege ich sie, aber schade. Sag mal ja, nein. Sag mal ja, schwarz. Ich meine, wäre auch eine interessante Wendung. Jede Geschichte braucht eine Hauptzeit und das wäre dann der Schluss. So. Ich weiß nicht, komm, keine Ahnung, ich habe viel Tee getrunken, sorry. Wen fragt denn Bärleinchen? Ich frag mal die Alex. Nee, vorher ist doch der Spottisch-Bruder daran. Nee. Wen soll ich fragen? Hinter Bärlein steht der Jan, aber du darfst auch als Spotter, also du suchst dir aus, würde ich fast sagen. Ich will Jan fragen. Wo macht denn den Jan? Du musst aber eine andere Stoppuhr machen. Ja, mach ich jetzt. Okay. Alles klar, auf die Plätze, fertig. Los. Bist du gut ins neue Jahr gekommen? Es ging. Was hast du denn gemacht? Ach, also erstmal war ich krank und oder meinst du jetzt am Silvesterabend? Am Silvesterabend. Ja, da habe ich mit meiner Freundin gefeiert und dann haben wir so ein bisschen geknallt mit Raketen und der Himmel war nicht blau. Darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Es ist schon interessant, dass du mit deiner Freundin geknallt hast, aber da war ein Jahr dazwischen. An Silvester, ja, da habe ich geknallt. Ihr könnt mit der Freundin gerne gar nichts, weil meine Minute ja läuft. Und ja, aber du hast ein Ja gesagt. Ja. Das war aber ein anderes gemeintes Ja. Das war ein Ja mit H. Was ja? Mir Jahr Ja, gar nicht. Versuch dich nicht nur rauszureden, sonst gibt es 2 Misus-Punkte. Genauso wie das mit mir mal irgendwann passiert ist. Mhm. Wollen wir nicht danach eine Runde machen? Da darf der Fragende und der Gefragte nicht Ja sagen. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Hast du auch gerade gedacht, nicht auch? Ja. Das fände ich auch gut. Ja, und die Frage, ob Abby noch mitmachen will, klärt sich offenbar noch. Wird gerade im Chat über mich gelacht. Ach Gottchen, den Chat. Ja. Ich melde mich jetzt auch mal hier im Chat an. Warte mal, webchat.freenode ist das, ne? Ja, webchat.freenode.net und da sind wir auf Spieleabend. Raus des Spieleabend. Mhm. Raus des Spieleabend. Stimmt. Da fällt mir gerade wieder... Nee, egal. Du fragst jetzt den Spotty-Spotto. Ich muss mich aber... Den Spotty-Spotto frage ich. Gut, dann mach mal eine Stoppuhr. Mhm. Auf die Plätze, fertig, Spott los. Na, Spotty, wie geht's dir so? Passt schon. Wie war denn dein neues Jahr so? Och, so wie das Alte an sich auch. Mhm. Welche Farbe hatte der Himmel? Der war ziemlich dunkel. Dunkel? Ja, also so blau. Hallo. Hallo. Hallo. Wir sind wieder auf dem Stream. Ich glaube und hoffe, der Stream lief die ganze Zeit durch, aber waren wir denn, wir waren jetzt weg, oder? Alle oder nur? Ja, wir waren alle komplett einmal geschlossen weg, weil uns gerade mein Skype gesagt hat, dieses Gespräch ist nicht so wichtig, schalten wir jetzt erstmal ab. Ja, egal, ne? Ja. Die Sache, war die Sache das ist vor oder nach meiner Niederlage? Es war. Ich hab's noch gehört. Ich hab's nämlich noch gehört. Ach Mist. Und meine Theorie ist, dass der Skype abgestürzt ist. Einfach aus dem Grund, dass wir alle gesagt haben, er hat Ja gesagt. Und wenn 2 Leute gleichzeitig reden in Skype, damit kommt Skype nicht klar. Was? Das ist meine Theorie. Ich hätte jetzt gerne mal einen Grundrauschenschlingel. Eine wahre Geschichte frei erfunden von René. Ja, stimmt. Das ist tatsächlich so, Skype hat was eingebaut. Ich weiß nicht, dass wenn 2 Leute gleichzeitig reden, Skype abstürzt, damit der Computer nicht und der Server nicht so überlastet wird. Und das ist gerade passiert bei uns. Das haben die von den Maya gekauft. Ja, das auch. Und Weltuntergang halt auf Skype. Whatever. Wir sind wieder da. Hallo, frohes neues Jahr. Können wir weitermachen. Ich mache auch wieder die Stoppuhr, wenn ihr wollt. Ja, also wir haben eigentlich alle... Und nur nochmal, um auf meine Dings dafür zurückzukommen. Gut. Möchte mich dann auch noch jemand fragen, die ich mit Sachen nicht beantworten sollte? Ja. Der S-Botto wäre das dann, wa? Ja. Das wäre dann wohl ich. Alles klar. Hauptplätze fertig und los. Das mache ich. Wer jetzt? Ich hatte doch gesagt, ich mache die Stoppuhr wieder. Können wir schon. Aufpassen hier. Alex, bist du bereit? Bereit. Nee. Bereit. Ja. Mach mir mal eine Stoppuhr und sag mir mal jemand starten. So, auf die Plätze, fertig, los. Okay, also du bist bereit. Ich bin bereit. Schön. Wie geht's uns so? Was machst du? Ich sitze an meinem Computer, spreche in ein Mikrofon und mache Spieleabend. Ah ja. Machst du sowas öfter? Einmal die Woche. Wenn nicht gerade Winterpause ist. So. Also jetzt über Weihnachten hast du das nicht gemacht? Über Weihnachten habe ich mich mit meiner Familie beschäftigt. Ganz viel, ganz doll. Hattest du weiße Weihnacht? 3 Tage vorher hat es aufgehört zu schneien, 2 Tage vorher hat es angefangen zu tauen. An Weihnachten waren es 10 Grad. Aber noch weiß draußen. Da war von Schnee nicht mehr wirklich die Rede. Ach so. Danke. Was? Stopp. Nicht. Ich hab's geschafft, ich bin gut. Ja, du hast dich mit der Familie beschäftigt. Solange es nicht mit ihm geknallt hat. Nee, ich war nicht mit meiner Familie knallen, das war mir zu bunt. Nee, war bunt, also nicht schwarz oder weiß. Bunter Schnee, gut. Bunter Schnee, das war, als dann diese Knallkörper waren, dann war, ist Schnee manchmal auch bunt, zumindest. Die Knallkörper, also deine Familie? Nein, meine Familie sind keine Knallkörper. Ab und zu mal Knallköpfe, aber keine Knallkörper. Ah, okay, dann. Dann haben wir ja uns, habe ich mir meinen kleinen Rückschlag. Ne? Mhm? Ja, stimmt. Jetzt fragt die Alex mich, ne? Jetzt fragt die Alex dich, ist richtig. Dann macht der Jan jetzt wieder eine Stoppuhr. Oh, unglaublich gerne. Aber dann auf die Plätze, fertig, los. René! Du redest nicht mit mir? Schön, dass du auch mitspielst. Mhm. Ist dir deine Zunge eingeschlafen? Nö. Danke, René. Nein. Damit nehme ich auch ein Nö als Nein weiterhin an und schreibe dir einen Punkt auf. Ja, Entschuldigung. Ich hatte die Wahl zwischen Nö sagen und Frikadelle und ich habe mich dann doch für Nö entschieden, weil Frikadelle wäre zwar kein Nein gewesen, aber halt auch keine Antwort auf die Frage. Und ich hätte hättest auch vielleicht auch Käsekuchen sagen können, du hättest ja, auch eben sagen können, versuch mich doch nicht rumzukriegen. Aber du hast mich in die Ecke gedrängt, Alex. Hihi, in die Ecke drängen, hihi. Könntest du deinen inneren 12-Jährigen bitte ins Bett schicken? Es ist Zeit für ihn ins Schlafen zu gehen. Wenn die 12-Jährigen von euch mitkommen ins Bett. Naja, gut, okay, funktioniert bei dem auch Möpse? Nee, dann ist er so schlimm nicht. Ja, das ist, ich kenne so Leute. Die fangen an albern zu kichern wie 12-Jährige, nur weil einer Möpse sagt. Ja. Da, aber knapp. Aber ich habe jetzt mehr über die Leute gelacht, nicht über, ne? Oder Melonen, funktioniert auch immer sehr gut. Nee, das nicht. René, hat eigentlich jemals durchgehalten, kommt gerade die Frage auf. Ich habe jemals, ja. Aber ich bin angetrunken, ich habe sehr viel Tee getrunken und da bin ich nicht ganz zurechnungsfähig. Nee, gut. Nicht geistig und nicht körperlich. In diesem Zustand solltest du Bärlein ein paar Fragen fragen. Welche Leinchen? Jan, bist du in der Stoppuhr? Ja. Auf die Plätze, ja, fertig, stopp, los. Stoppuhr. Hallo, Bärchenleinchen. Hallo, Alex. Hallo, Jan. Na, wie geht's dir? Also, dir geht's gut, ne? Weil wir sehen uns ja jetzt schon das zweite Mal diesen Abend. Mir geht es gut. Ja. Dachte ich mir schon, weil du klingst sehr, sehr lebendig. Ich bin sehr lebendig. Ich hatte eine Grippe mit ganz hohem Fieber, aber jetzt ist das wieder vorbei. Das ist nicht so schön, ne? Das tut weh, so eine Grippe. Ach nee, die Grippe war was anderes. Ja, was machst du noch so? Ich spiele mit euch. Ja, das ist schön, ne? Macht Spaß. Das macht Riesenspaß. Ich dachte mir das schon. Du klingst auch sehr euphorisch und das macht dir Spaß, ja? Mir macht das sehr viel Spaß. So richtig toll, ne? So richtig klasse. Schade. Sag mal ja. Na? Nein, das war jetzt aber schon ein Ja, oder? War das ein Das Ja? Das war ein Na. Na, war das ein Ja, Bärchen? Das war ein Stop. Na. N-A. Stopp. Ja, danke. Puh, ich bin richtig schlecht diesen Abend. Ne? Die Frauen in der Runde haben es bis jetzt geschafft, durchzuhalten. Achso, das heißt, Jan, du und Bärchen haben beide noch keinen Minuspunkt? Nee, ich hab einen. Frau Jan hat schon einen. Oder Fragezeichen Jan? Ich schreibe den Jan hier seit 5 Minuten an, der antwortet nicht. Du kannst mit dem reden, der ist mit hier in dem gleichen. Ja, aber das soll doch nicht wieder hier reden, was wir uns hier, wie wir uns hier auf Skype begatten. Was war denn dieses Spiel, wo man immer sagen muss, anders, anders! Ruckzuck. Das war die Pyramide mit Günther hier. Nee, das war Ruckzuck. Ist ja schon mal Heck. Die habe ich gestern geguckt, als ich krank war. Ruckzuck. Ruckzuck war das. Da musste man irgendjemand auf die Schulter klopfen und ihm irgendwas erklären oder so. Aber nicht anders, sondern anders, anders. Ja, die haben die verschiedensten Andersformen gehabt. Ja, wer fragt denn jetzt wen? Bella und den Jan. Ich mach Ding hier. Dieses, ja. Auf die Plätze, fertig, Start. Hallo Jan, wie geht es dir? Hallo, immer noch ganz gut eigentlich. Immer noch? Mhm. Mann, wir haben schon ganz schön viel gespielt und dir geht's immer noch gut. Mhm. Na, warst du heute draußen? Vielleicht. Wieso vielleicht? Das musst du doch wissen. So halb. Ich stand am Fenster, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt als draußen bezeichnet. Das glaube ich eher nicht. Ja. Okay. Ha. Ah, und ja, ist auch ja. Und ich denke noch so, ha, hast du nicht gesagt? Hast du wohl gesagt? Oh, bin ich blöd. Ja. Chapeau, so. Und hättest du nicht heute das Haus verlassen müssen, um irgendeine Schulbank zu drücken? Ich bin ja krank, also ach, war. Du bist ja so offiziell richtig krank und so, ja? Ja, ja. So mit Schein vom Arzt. Mhm. Boah. Ja. Boah. Okay. Dann bist du ja fast schon für deine Fehler hier beurlaubt. Dann schmeißt du dich jetzt nicht wieder raus, weil du bist ja krank. Aber ich bin teebetrunken, ich bin auch beurlaubt. Nee, du kriegst dafür extra Minuspunkte. Du hast ja hier stramm zu stehen. Das ist irgendwie, naja. Jan? Das ja. Du und Spotto? Ja. Auf die Plätze, fertig. Umschreibung für Start. Ganz kurz. Mach nochmal Stopp. Darf ich denn jetzt auch kein Ja, Nein, Schwarz-Weiß mehr sagen? Das machen wir nächste Runde. Oh je. Mhm. Hab ich jetzt entschieden. Gut. Oder Alex? Das gut. Alles klar. Machen wir so. So, Jan, auf die Plätze, fertig, Start. Ja, Spotto, ich habe mich ja gerade fast schwarz geärgert, weil ich verloren habe, wie du weißt. Wie findest du das so? Hat er eben Ja, Spotto, gesagt. Ja, noch aber nicht. Ist Runde. Er darf ja auch. Er darf ja auch Ja sagen. Tja, so. Ach man. So schnell kommen wir durch die Runden. Wir müssen ein Köfferchen packen, dann kann ich wieder aufholen. Ja, wir können ja abwechselnd heute zwei Spiele spielen, immer Runde für Runde. Oder zwei Runden. Ja, wenn ich das ganz kurz anmerken darf, hätte ich ja gleich noch Lust irgendwie so auf Allgemeinwissensquiz oder so. Oh Gott. Allgemeinwissensquiz. Das ist jetzt aber doof, weil wenn der Spotto mich Fragen soll jetzt und wo ich nicht ja, nein, schwarz-weiß drauf sagen darf, dann kann ich jetzt schlecht gucken, ob ich hier noch irgendwie ein Quiz dabei habe. Ich meinte als anderes Spiel, aber der René kann doch auch mal gucken. Ja, ob der René jetzt allerdings, ob ich den jetzt für fähig genug halte, ein Rätsel zu finden, was auch irgendwie rätselbar ist. Also, guckst du mal, René? Das finde ich gut. Wir heißen übrigens immer noch Podcast, ne? Das wirst du schon auch mit 5. Nee, wir heißen Spieleabend. Bist du dir da sicher? Ach so, im Player, ja, der Player, der behauptet, wir heißen Podcast, aber ich hätte ihn dann nochmal stoppen müssen, nachdem ich ihn gestartet habe. Und da ich letztens ein netter Mensch war und dafür gesorgt habe, dass die irgendwie ins Netz kommen, heißen wir halt jetzt Podcast. Naja, auch egal. Eben. Hab mir auch gedacht, mir soll es recht sein. Wird schon jemand auffallen, der es hört, dass jetzt hier nicht der Bartoschek rumsitzt. Ja, wir hoffen das. Man kann natürlich nie, man sollte nie auf die Kompetenz der Zuhörer hoffen. Doch, wir haben nur tolle Zuhörer, die sogar ja mit Rätsel rätseln. Also sie können nur toll sein. Wurde uns gesagt. Ich glaube nach wie vor nicht dran, aber hey. Ups, jetzt habe ich es gesagt. Shit. ich glaube, die Alex soll mich fragen. Nee, stimmt gar nicht, ne? Der Spotto. Der Spotto muss mich fragen. Spotto. Und wenn der René jetzt beschäftigt ist, muss dann der Jan irgendwie dienen. Nee, ich bin müde. Ja, nee, der René ist damit beschäftigt, irgendwie Allgemeinwissen. Ich hab das Stapo auch. Ach stimmt, ja, Jan, mach du das mal bitte. So, jetzt fertig, los. Alex. Spotto. Bereit. Bereit. Hattest du auch eine Grippe zu Weihnachten? Ich hatte zu Weihnachten Fischstäbchen. Zum Essen? Richtig. Mhm, für die ganze Familie? Auch. Wer war denn da noch da? Nee, gilt als nein. Ich hab's verkackt. Yay. Uns fällt keinem auf. Ich muss mich mal wieder hier selbst auffallen. Menno. Doch, ich hab nicht gesagt. Mir ist das aufgefallen. Aha, na gut. Na gut. Ja. Schade. Ich hab die Statistik mit die Mädels ziehen's durch und machen... Oh, Mist, ich hab's verkackt. Ja, stimmt. Mist. Aber ich meine, heutzutage kann man das ja immer ändern. So. Haben wir nur noch ein Mädchen. Schade. So, jetzt fängt die neue Runde an, ne? Jetzt fängt die neue Runde an. Hier die mit der, wo gar keiner mehr Ja und Nein und so sagen darf. Genau. Niemand. Und das finde ich sehr, sehr spannend eigentlich. Ich auch. Ich auch. Dann würde ich mal sagen, fangen wir an. Jan, machst du Stoppuhr? Sehr gerne. Glaube ich nicht. Und los. Du fragst, ne? Ich frag dich. Er hat nee gesagt. Wer fragt denn wen? Das haben wir ja noch gar nicht festgestellt. Ich frag immer noch den René. Eben, das war. Aber ich war gerade irgendwie im Chat mit den Augen am Hängen, weil irgendjemand sich beschwert. Das ist nicht gesund. Nee. Gilt es eigentlich auch als Fehlerpunkt, wenn man René sagt? René. Ja, das ist eigentlich eine schöne Idee, das zählen zu lassen. Ja, mein Name ist jetzt auf dem Index, ne? Aber dann müssen wir den Jan in Zukunft immer Janne nennen, weil dann können wir seinen Namen auch auf den Index setzen. Naja, aber das... Und Jalex. Und wir dürfen auch nicht mehr Na Ja sagen. Richtig, stimmt. Wollen wir die Stoppuhr nochmal neu starten? Wir können ja auch Ja-Nee sagen. Wir sollten die Stoppuhr nochmal neu starten, damit ich den René irgendwie weiter verwirren kann. Ja, Achtung, fertig, los. Hallo René. Hallo Alex. Bist du verwirrt? Du auch? Manchmal. Ich auch. Du gerade? Geht so, du? Bis eben ging's noch. Was spielen wir denn nach dieser Runde? Weißt du schon was? Ich würde sagen, noch eine Runde und danach spielen wir das Quiz. Oder hast du eine andere Idee? Meine Ideen belaufen sich auf Gallenmännchen und Quiz weiß ich nicht, ob da jetzt schon irgendwie, aber gucken wir dann gleich. Bist du sicher? Gallenmännchen? Ja. Jetzt kriege ich Minuspunkte dafür, dass ich Fragen frage. Ich könnte kotzen. Oder ist das Spiel damit jetzt beendet? Ja. Das Spiel ist dann damit beendet. Ja. So, ich muss die Frage stellen, was? Jetzt muss der René die Bärlein-Frage fragen. Machen wir jetzt nur noch so zwei Runden. Okay. Achso, Janik. Wie viele Leute willst du denn in die Runde reinnehmen? Nee, war nur ein Fail von mir. Gut, Gehirn funktioniert wieder? Ja. Da denn. Los. Welchen Leinchen, na? Der Leinchen, hast du gesagt? Habe ich gesagt, glaube ich. Oder hast du was anderes verstanden? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Na egal. Ja, puh. Ja, ich weiß, du hast ja gesagt. Ja, du hast schon Ja gesagt. Das macht Spaß heute. Ich bin ein sehr positiver Mensch. Ich sage nie Nein, sondern immer nur Ja. Oder halt zwischendurch mal Nein. Ich weiß nicht, das ist alles sehr verwirrend hier. So. Das Spiel macht. Dann fragt jetzt das Bärlein für den Jan die Fragen, ne? Ja. Jan, bist du bereit? Ich muss fragen oder wer hat gefragt? Du bist, es läuft ja im Prinzip auf gleiche raus, aber Bärchen, Leinchen fragt dich. Okay. Alles klar. Auf die Plätze, fertig, los. Kennst du mich eigentlich, Bärchen, Leinchen? Wie bitte? Kennst du das Bärchen, Leinchen eigentlich wirklich? Ich kenne viele Bärchen, Leinchen. Viele Bärchen, Leinchen? Wie kommt das denn? Weiß ich auch nicht. Nein! Gilt nicht. Nee, das Nein. gilt nicht. Aber, das aber Nein du danach. Hast das Nein so nee, schön betont, dass das auf jeden Fall zählt. Ja, eben. Das zählt auf jeden Fall. Ja. Und danach hat aber Bärchenleinchen Nein gesagt, aber das war ja schon nach Jans Nein. Ich würde gerade sagen, danach war die Runde dann schon beendet. Insofern hat Bärchenleinchen jetzt quasi die dritte Runde. Da habe ich mich ja selbst. Und haben wir eigentlich gerade übersprungen, dass der René Bärlein fragt? Nein, das haben wir nicht übersprungen. Nee, das haben wir gemacht. Ich glaube, das haben wir gemacht. Du versuchst es dir gerade ganz abzugewöhnen, das ist sehr fein. Stimmt. Das kam, was kam denn dabei raus? Hatte Bärlein irgendwie, weil ich habe es gar nicht aufgeschrieben. Ich habe was, jetzt ist meine Stoppuhr. Stimmt, du hast was gesagt und dadurch hat Bärlein so gar nicht die Minute durchhalten müssen, so war das. Genau. Das heißt, Bärlein hat jetzt weiterhin keinen Minuspunkt. Stimmt, leider. Okay. Leider, Gott sei Dank. Wir müssen irgendwie nächste Runde was spielen, was, damit es uns sich ändert. Ja, stimmt. Nichtsdestotrotz ist jetzt dann der Jan und der Spotto dran. Oh Gott, ja, ich habe die Plätze fertig. Los. Hallo, El Spotto. Zebra. Wie findest du den Abend heute Abend? Es läuft. Soll ich dir vielleicht mal jetzt eine große Chance geben? Das wäre nett. Mach einfach lange Sätze, damit du länger Zeit zum Nachdenken hast, was du gleich antwortest. Abgemacht. Sehr schön. Macht das sonst jemand bei dir? Was? Dass er die Chancen gibt. Zebra. Alle. Entschuldigung. Ja. Jawohl. Trotzdem Zebra so durchgebrannt. Und nee, okay, ist auch nicht auf Windex. Ups. So. Das nervt immer so, wenn dieses blöde Bimmelimmelim von bimmelimmelim.de. Ach so, das Bimmelimmelim von Bimmelimmelim. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen vom Crazy Win Team. Ich habe wieder ein Audi gewonnen. Ui, das ist toll. Ich erb ja in letzter Zeit. Also nein, ich erb nicht. Also es versterben irgendwo in, ich glaube England sind es meistens, irgendwelche Leute. Und die sind der Meinung, ich muss das jetzt erben. Langweilig. Bei mir sterben die immer in Afrika. In Afrika, auch spannend. Ja, irgendwelche Fonds und die komme ich dann. Genau, weil die brauchen jetzt unbedingt einen deutschen lebenden Angehörigen und das muss ja ich sein. Ja, genau. Mm-hmm. Oder ich. Also ich nehme die meiste Arbeit ab, glaube ich. Nee, wenn du Afrika arbeitest und ich England, werden wir uns an der Stelle nicht begegnen. Ich bin mit sehr vielen nigerianischen Königen verwandt. Oh, das ist auch toll. Die stürzen dabei immer alle ab. Und auf Twitter meinen immer ganz viele Leute, sie müssten mir ein iPad schenken. Oh, es hat nachgelassen, dass sie meinen Penis verlängern wollen. Ja, irgendwann geht auch nicht mehr länger. Mir wollen sie auch kein Viagra mehr schenken. Das ist lieb. Mir wollte noch nie jemand den Penis verlängern. Ich frage mich immer, warum. Wahrscheinlich war er schon lang genug. Genau darauf wollte ich hinaus. Zweifle ich, liebes Bärlein. Nee, die glauben einfach alle, dass René ein Mädchenname ist, weil in Frankreich ist das ja so. Oh, nee, da kann man keinen Penis verlängern, brauchen wir nicht anbieten. Naja, aber alle. Also, nicht nehmen, oder? Viagra dürfen Frauen, glaube ich, nicht nehmen, oder? Viagra habe ich gerade gehört, hier genau. Auch im tollen Podcast, hilft auch gegen Dicksein oder so. Ja, aber Frauen dürfen das nicht nehmen, weil das ja irgendwie die Gebärmutter gefährdet oder irgendwie sowas. Ja, die muss man sich halt vorher rausnehmen lassen. Ach so, ja. Nimmt sich dann aus. Und ich habe mich jetzt halt gefragt, ob das daran liegt, dass man so beschäftigt ist nach der Einnahme von Viagra, dass man dann hinterher abnimmt oder ob es tatsächlich mit dem Wirkstoff zu tun hat. Aber ich glaube, genau das finden sie jetzt auch gerade noch raus. Na dann, gibt's ja noch Hoffnung. Mhm. Ich habe mir jetzt dann auch spontan überlegt, wem ich spontan Viagra verschreiben würde, weil er ist dann A, beschäftigt und somit nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen und B, sieht hinterher, wenn er vielleicht irgendwann nochmal wieder zu sehen ist, eventuell besser aus. Aber es ist mir jetzt spontan keiner eingefallen. Nee. Also ich gucke ja auch ganz wenig irgendwie Fernsehen, insofern weiß ich auch nicht, ob da jetzt irgendwelche unförmigen Leute zu sehen sind. Aber doch, nachmittags bei RTL ganz viele. Und okay. Abends bei RTL. Ja, dann könnte man die vielleicht alle... alle, nachdem sie ihren Auftritt hatten, so ein Päckchen in der Hand drücken und dann können sie gleich weiter zur nächsten Produktionsfirma und dann andere Sachen drehen. Ja, aber die sehen wir dann nicht mehr im Fernsehen. Das ist ja dann egal. Das stimmt. Von daher gute Problemlösung von Frau Feinalex. Yay! Ja, stimmt. Uiuiui, das war aber gut. Wollen wir weitermachen? Ja. Mein Sohn ist gerade online. Ich hab's auch gerade gesehen, dein Sohn ist online. Ja. Wie, jetzt Angbo ist dein Sohn? Nein. Der ist gerade bei Skype jemand online gekommen. Tschüss. Aber wie spät ist denn gerade bei deinem Sohn? 10:30, 10:55. Morgens. Wo ist denn der gerade? Kalifornien. Also morgens oder abends 10:30? Morgens. Ah ja, das ist ja lustig. Am Donnerstag wird Sat.1 Gold, der junge Sender für alte Menschen, released. Ja, und auch auf Six, ne? Aber das hat was mit meinem Sohn zu tun. Das ist, wollte gerade sagen, können wir vielleicht nicht so in den Themen springen, das macht mich völlig wirr. Wieso mit Themen, wir wollen noch spielen. Wer ist denn jetzt mit wem dran? Wer macht denn die Uhr? Wie immer, ich bin der Uhrenprofi heute. Ich habe dem René das heute mal abgenommen, weil er so erschöpft wirkt den ganzen Tag schon. Nö, ich habe gerade die Uhr offen und mach das jetzt. Okay, viel Spaß. Dankeschön. Da krank spielen. Oh, mir geht so elend. Ja, wer macht denn jetzt bei wem? Wer fummelt denn? Ups. Der Roboter fummelt an mir rum. Alles klar. Alles klar. Auf die Plätze, fertig. Start. Alex, mein kleines Zebra. Ah, Spotto, Giraffenhälschen. Hörst du viele Viagra-Podcasts oder nur den einen? Das war bei Wannhoff, also Wissenschaftspodcast. Ah, und den hörst du öfter? Den höre ich, so mir die Themen nicht irgendwie völlig, was willst du denn heute von mir vorkommen, durchaus regelmäßig. Aber bestimmt nicht so gern wie hier Sunday Morning, oder? Der Sunday Morning zeichnet sich dadurch aus, dass er weniger Fakten einem um die Ohren kloppt. Da geben wir uns auch redlich müde. Das fällt auf. Das ist aber nett von dir. So bin ich. Dass du das sagst. Zebra. Ja, auf ein Hälschen. An was für Farben denkst du gerade? Ende aus, stopp, Apokalypse. Ach Mist. Ich hab's geschafft. Kolonialdenken. Ich hab's geschafft. Ich wollte dich als nächstes nach der Farbe deiner Seele fragen. Rosa. Schwarz. Pink. Tony Power. Du hättest fragen müssen, welche Farben hat ein Zebra? Und dann hätte ich gesagt, Giraffe. Das ist Giraffenfarben. Genau, hast du gerade gesagt, in die Klobrille gebissen? Was? Ich glaube, das Sprichwort geht anders. Oh Gott. Oder habe ich gerade einfach nur falsch verstanden? Ist eine andere Frage. Hat jemand gerade gesagt, in die Klobrille gebissen? Ich habe gesagt, das wäre zu plump gewesen. Ups. Entschuldigung. Nee, du fantasierst. Du solltest dir überlegen, ob du mal einen Arzt aufsuchst. Ich habe das tatsächlich gerade verstanden. Es tut mir sehr leid. Ist die Runde durch? Wollen wir noch ein Quiz spielen? Ich habe ein Quiz gefunden. Mein Sohn hat mir gerade geschrieben, ich muss mal kurz gucken. Hast du denn ein Quiz gefunden, was wir quizzen könnten? Ja. Na, dann sei unser Quizmaster. Dann bin ich euer Quizmaster. Dann brauchen wir Lärmmacher, oder? Dann muss jetzt jeder machen wir mit jeder brüllt oder machen wir irgendwie, einer wird gefragt? Jan heißt ich, du heißt... Entschuldigt mal bitte. Mhm. Mein schreibt mir andauernd und ich komme da gar nicht irgendwie hin jetzt zu ihm. Doch, da müsstest du hinkommen. Ich weiß nicht kurz, dass wir gerade den Spieleabend machen. Mit dem Flugzeug kommen wir. Du müsstest eigentlich mit einem Doppelklick auf seinen Namen auch da hinkommen. Du kannst mal damit her. Flugzeug. Na, du hast Skype, Konversation. Schick ihm mal einen Link, dann kann er mithören. Genau. Ja. Hast du es geschafft, darüber zu kommen? Nee. Du kannst das schließen. Also rechts oben müsste ich. Nein, das schaltest es dadurch nicht ab, es wird nur klein. Du kannst in der Konversation auf Schließen rechts oben gehen. Und dann müsste eigentlich die Auswahl wieder kommen von Skype. Wenn du weg sein solltest, dann hole ich dich wieder rein. Ich kriege alles euch klar. Immer wieder und ich kriege ihn nicht. Okay, ja, dann geh halt kurz aus dem Gespräch raus und komm gleich wieder. Warte, mal kurz. Ja, da, oh, Skype works. Weil wenn du jetzt nicht brav bist und irgendwie das ganz schnell beendest, dann ziehe ich mit rein, dann ist er mit dran. Ich habe Frau Alex? Ja, Jan. Spielt der Chat mit? Der Chat hat eine leichte Latenz und Schreib ihm mal bitte kurz, dass wir spielen. Ich kriege ihn hier nicht. Okay, weil ansonsten würde ich ihn jetzt einfach hier reinzerren. Mach mal, ja. Und dann ein lustiges Familie... Ist er da? Sag ich 50-50-Joker? Nee, er ist der Telefon-Joker. Sag ich dann. Du bist ja erstmal ganz still. Oh, er will nicht. Schade. Beide weg. Das ist auch besser. Besser so vielleicht. Dann sind wir nur noch zu... Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5 mit mir. Nee, Sendende spielt nicht mit, ne? Nee, Sendende spielt immer noch nicht. Dann sind wir 4 und ohne mich sind wir sogar nur noch 3. Eine traute Dreisamkeit ohne mich. Das heißt, ich frage euch, ich bin wieso 3? Du, Alex, ich und der... So, nachdem jetzt irgendwie hier alles völlig wirr ist, sind wir jetzt beide, die Mädels, auch wieder da. Ja. Oh, das war aber jetzt nett. Ich bin Günther Pilawa oder Jörg Jauch, weiß ich nicht, meinen Namen vergessen. Aber ich frage euch jetzt lustige Fragen zu lustigen Themen, das heißt Allgemeinwissensquiz. Das werden ganz, ganz lustige ganz Fragen kurz sein. Ganz kurz, wie melden wir uns jetzt? Ups. Das war eine Ente. Das war mein Buzzer. Finde ich gut. Muss ich mir auch schreiben. Ente ist Spotto. Nee, hier. So, Ente ist gleich Spotto. Ich melde mich mit anders. Anders ist gleich Jan. Alex, sagst du einfach ich? Nö. Dann sagst du nö, ne? Nö. Was sagst du denn? Was sagst du? Ich sag, René. Ja? Okay. René ist gleich Alex. Alex. Und was sagt der Rest? Nee, der Rest ist gar nicht da. Nee, doch Bärchenleinchen ist da. Bärchen? Ist nicht da. Bärchen sagt einfach nichts, um sich zu melden. Ich weiß nicht, ob sie nicht da ist. Eigentlich sollte sie da sein. Bärchenleinchen? Bärchen, Leinchen, versucht es nochmal. Ich weiß zwar nicht, was sie versucht und wie sie es versucht, aber hi. Bärchen? Habe ich sie gerade kurz gehört? Naja. Man weiß es nicht. Die Tiefen des Internets verschlucken ab und zu mal das Bärchen das eine oder andere. Sagen. aber whatever. Ich hab jetzt die Geräusche aufgeschrieben und die erste Frage, wollt ihr die mal hören oder wollt ihr schon mal vorbereiten? Ja, also ich bin dafür, dass Bärlein sowieso immer alles richtig macht und deswegen grundsätzlich bei jeder Frage einfach die richtige Antwort oder so. Stimmt, also. Also wir brauchen nicht spielen, weil Bärlein hat gewonnen. Genau. Alles klar, ich frage die Frage trotzdem, weil ich will ja auch ein bisschen mitmachen. Na gut. Bedenken. Na gut, wenn es sein muss, ne? Wie nennt man die... Ups, nee, die Frage ist blöd. Wie nennt man die Kantine an einer Hochschule? Mensa, ja. Mensa. Könnte ich richtig sein. Willst du die anderen Antworten noch hören? Dekan, Kombüse oder Audimax? So, jetzt bin ich wieder hier. Sehr schön. Komm zurück. Ich muss den Chat jetzt zumachen wegen der Antworten, ne? Stimmt, du solltest zumindest einen Tab wechseln. Ja, wollen wir kurz noch sagen, was Bärchen, du grunzt einfach oder so. Oder? Wuff. Welches Geräusch machst du, um dich zu melden bei dieser Quizfrage? Ich weiß gar nicht, worum es geht, weil ich eben die ganze Zeit weg war. Wir spielen ein Quiz. Wir alle und du musst jetzt einfach nur ein Geräusch machen, wenn du der Meinung bist, René stellt eine Frage, auf die du antworten kannst. Und welches Geräusch wirst du machen? Du kannst zum Beispiel einfach ich sagen. Brumm, brumm, brumm, brumm. Ja, das ist aber zu laut. Ja, ist nicht brumm. Einfach brumm, schalte dich auf. Alles klar. Dann würde ich mal, ups, da hat mich jemand angeschrieben. Doch nicht. Alles klar. Das wäre ja auch egal. Stimmt. So, nächste Frage, Frage Nummer 2. keine Ahnung. Welche Farbe symbolisiert den Neid? Den Neid? Ich den weiß Neid. Jetzt wirklich nicht, worum dieses Spiel geht, aber der Neid ist gelb. Wahrscheinlich habe ich damit verloren. Ich weiß es nicht. Habe das Spiel jetzt nicht mitgekriegt. Du hast einfach nur vergessen, vorher Brumm zu sagen und ansonsten, wenn die Frage aber richtig beantwortet, hast du einen Punkt gemacht. Der Neid ist gelb, tatsächlich, ja. Ja, siehst du. So, nächste Frage. Achso, jetzt muss ich hier wieder einen Punkt markieren, ne? Warte mal, Spotto hat einen. Hier, Bärchen. So, welche Einführung hat die Italien. Nein. Welche Währung hatte Italien vor der Euro-Einführung? Ui, Spotto. Italienische Lira. Lira? Weiß ich nicht, stimmt das? Fragezeichen? Oder Fragezeichen im Programm weiter. Das stimmt, ui. Wie bitte? Lira oder Lira auf Deutsch? Lira, ja, Lira stimmt. Wie nennt man eine Mahlzeit, die Frühstück und Mittagessen kombiniert? Was? Ich glaube, das da war ja. Da hat Jan aber leider sein anders dazwischen gebrüllt. Ja. Wer war's denn jetzt? Jan! Du! Oh, das ist Brunch. Richtig! Ja, stimmt. Weiter. Ups, weiter. Mit welcher Einheit misst man Lärm? Anders! Ja? Wer jetzt? Du. Jan. Dezibel. Ja, stimmt. Sind diese Fragen zu einfach? nee, geht so, ne? Weiter. Welcher Staat verwendet die Farben Gelb und Blau in seiner Flagge? Spotto? Oder Schweden. Ach, hier gibt es Antwortmöglichkeiten. Und Schweden ist dabei und ich klicke und weiter und es stimmt. Damit hast du deinen dritten Punkt. Alex, du bist zu langsam. Ja, ich will immer ansetzen und René sagen und dann macht schon irgendeiner irgendwas. Wer war von 1982 bis 1998 Bundeskanzler in Deutschland? Spotto? Helmut Kohl. Stimmt das? Mhm. Ja, es stimmt. Damit hast du deinen vierten Punkt. Du bist ein Streber. Ja, schon. Welcher Feiertag wird am 1. Mai gefeiert? Anders. Nach der Arbeit. Schön, es Botto hupt, Jan brüllt, Regina antwortet. Dann würde ich sagen, gar keinen Punkt. Da hat keiner einen Punkt, würde ich auch sagen, ja. Aber Tag der Arbeit hätte gestimmt. Regina, ups. Bärlein. Keinen Punkt. Du musst Brumm sagen. Brumm. Den musst du sagen. Weil jeder macht alles. Hier sein lustiges Geräusch und dann darf er erst antworten. Stimmt. Wie nennt man einen Artisten, der mehrere Bälle oder Coin gleichzeitig in der Luft hat? Ah. Ich glaube, das war Jan. Ein Jongleur. Und ja, stimmt. Hätte bis jetzt alles gewusst. Super. Welcher Edelstein ist grün? Spotto? Ja, Spotto? Jade. Wir haben zur Auswahl Opal, Rubin, Saphir und Smaragd. Saphir. Smaragd. ja, ist egal, Smaragd, aber das war jetzt meine dritte Antwort. Das geht auch nicht. Weil du hast so erst Saphir gesagt. Mhm. Der ist, glaube ich, blau oder so. Keine Ahnung. Wow. Wie 9 richtige Antworten. Wow, das war eine starke Leistung. Das ist ja dann ganz fies. Mein Kind hat eine Freundin, die heißt Saphira. Dann wird ja in ihrer Jugend ganz viel Spaß haben. Die heißt doch wie so ein Auto von Opel. Ja, das sowieso. Aber dann ist Saphir. Dann ist sie wahrscheinlich so, wie sie heißt und so Dinger. Ja. Mhm. Augen auf bei der Namenswahl. Mhm, auf jeden Fall. Wie nennt man eine umgeknickte Ecke einer Buchseite? Oh. Eselsohr. Du wartest gar nicht mehr darauf, dass ich deinen Namen sage, ne? Ja, ich habe ja gehört, dass ich. wie nennt man eine Wasserstelle in der Wüste? Anders! Nee, die nennt man nicht anders. Jan, anders, ja? Oase. Das davor sagen. Nein. Jan. Oase, aber die Bärlein muss erstmal sagen, hier Brumm oder was? Brumm, damit sie sagen, richtig. Ja, Bärlein muss sich mal angewöhnen, nicht immer die Antwort zu brüllen, sondern erst Brumm zu brüllen. Achso, das wusste ich jetzt nicht. Das, wie gesagt, das nicht. Versuchen wir dir seit einer Minute zu erklären. Ja, ich bin ein bisschen älter als ihr. Ach so. Na gut, dann haben wir jetzt noch eine Minute drangehängt und es hat geklappt. Tja, erst brummen, dann antworten. Okay. Wie heißt das Spiel, bei dem man ohne zu zittern Stäbchen sammeln muss? Brumm, brumm. Ich glaube, das war Bärleins. Ja, ja, Spotto? Mikado. Die Hupe war vor Bärlein, leider. Leider. Ich bin aber völlig durcheinander gekommen mit dem Striche machen, also irgendwie. Ich hab schon. Ah, super, du bist ein Held. Ich weiß, danke. Welche Tiere übernehmen in George Orwells Farm der Tiere das Kommando auf dem Hof? Jan, willst du irgendwas sagen? Was? Nein. Ja, Spotto? Die Schweine. Du bist blöd. Das ist noch ein Punkt. Wie nennt man die Katin... nee, haben wir schon, ne? Wie heißt die größte heimische Wespenart? Schreber. Ja. Hornisse. Ich habe mir deine Antwort gar nicht mehr angehört. Ich habe dir schon gleich einen Strich gemacht. Also langsam irritiert mich das. Wie heißt der hat irgendwie Bildschirmübertragung von mir zu ihm offen oder so. Genau, der schaut hier über die Schulter eigentlich. Wie heißt die kleinste Dateneinheit der EDV? Anders. Jan. Kilobyte. KB. Haha. Ja, Spotto? Bit. Ja. Nein, stimmt. Ach. Kilobyte. Hallo, 1000 Byte. Was ist los? Ja. Oh. Das ist der erste Punkt, den du dir wirklich verdient hast. Oh, ich denke schon nicht in Kabi. Was soll ich denn mit Bit anfangen? Weiß ich auch nicht, Jan. Oh, ist das bei welchem Karten? Wir haben, Format. Das ist sehr verwirrend. Wir haben mehr Leute im Chat als Leute, die uns zuhören. Das finde ich ein bisschen verwirrend. Bei welchem Kartenspiel kann man mit Full House oft gewinnen? Anders. Ja? Kniffel. Zur Auswahl stehen Poker, Maus, Skat und Doppelkopf. Brumm war Poker. Ja. Stimmt. Denn Kniffel spielt man ja nicht mit Karten. Ey, Spotto sagt einfach mal ja, als ob er es schon wüsste, aber du hast dich nicht gemeldet. Weil du es nicht wusstest. Poker. Du hast Karten gefragt? Ja, Full House. Ach so. Zu welcher Hunderasse gehört der beliebte Fernsehhund Lassie? René! Das war René. Collie. Collie, oh, du bist so klug. Jetzt aber keinen Punkt bei René aufschreiben, ne? Dein erster Punkt. Der Spotto hat schon, ich sag mal so, wenn man nett rundet, schon fast 100. Welcher Vogel stiehlt glitzernde Gegenstände? Spotto. Die diebische Elster. Genau. Hier steht aber nur Elster, darf ich dir jetzt keinen Punkt aufschreiben? Elster, ja. Du darfst mir den Punkt klauen. Ja, okay. Nee, habe ich nicht gemacht, ich habe ja einen aufgeschrieben. Schon wieder 9 richtige Antworten, das ist krass, aber ich will bitte weiterspielen. Starten, oder sind das jetzt... Nee, in welchem Bundesland liegt Hamburg? Brumm. Norddeutschland. Was? In welchem Bundesland? Hamburg. Ja. Norddeutschland, ich hätte jetzt fast gelacht. Ups, jetzt hätte ich dann auch lachen dürfen, weil es wäre lustig gewesen. Oh, das habe ich vergessen. Welche ansteckende Krankheit entvölkerte im Mittelalter halb Europa? Anders. René war zu, also Alex, René, ich. Ja, war Alex. Ich würde ja gerne nochmal René sagen, aber es war leider die Pest. René hätte schon, stimmt, aber stimmt auch. Er hat ja auch schon, wiederholt sich sehr. Wie nennt man einen ärmellosen Mantel? Brumbra. Bärchen? Poncho? Ja, stimmt. Oh. Poncho? So ärmellos. Das Fragezeichen hat mir gefallen. Ja, sicher. In welchem Takt erklingt ein Wiener Walzer? Huch. das war leider Spotto. Drei Viertel Takt. Ist hier jetzt tatsächlich auch zur Auswahl, da muss es stimmen. Auch Huch fand ich cool jetzt. Welche Farben muss man im Malkasten mischen, um grün zu erhalten? Brumm. Ich hab keinen Quietschen von der Spur gehört, ich hab's überhört. Brumm, ja. Blau und gelb. Blau und gelb stimmt sogar. Ich bin begeistert. Dein Piepen, deine Hupe, deine Ente war zu leise, Spott. Ich hab sie nicht gehört. Ja, ich hab sie gedämpft. Ich kann dir sagen, was man mischen muss, um braun zu bekommen. Ich will es gar nicht wissen, Jan. Nahrungsmittel und Magensäure. Ja, genau daran habe ich gerade gedacht. Mit allen Farben aus dem Malkasten, da kommt immer braun raus. Nicht ganz, da kann auch schwarz. Nee, kommt schwarz raus übrigens. Nee, dann hast du vergessen, schwarz, das Deckweiß mit reinzumischen. Nee, da kommt tatsächlich schwarz raus. Wenn man alle Farben mischt, kommt schwarz raus. Ja, aber nicht alle aus dem Malkasten. Doch. Nein. Cool. Nein. Mal weiter. Weil die alle aus Blau, Gelb und Rot gemischt sind. Kommt nicht streiten, ihr beiden. Alles gut. Halt alles mit der gleichen Menge. Aber gut, egal. Welche beiden Städte sind durch das rote Telefon miteinander verbunden? die gedämpfte Ente war das. Das dürfte Moskau und Washington D.C. sein. Richtig, richtig. Wenn jemand nicht weiß, was das rote Telefon ist, das ist eine Verbindung vom Weißen Haus in den Kreml, damit, wenn mal wieder einer von den beiden Premierministern oder... Aber das stimmt doch gar nicht. Das rote Telefon kommt doch bei Batman an. Batman! Ich glaube, die GEMA-Probleme, ne? Ja, aber das ist ja beides innerhalb Gotham City. Das wurde ja nach zwei Städten gefragt. Ach ja, so, das ist, okay. Ja, eben, das ist einfach, andere rote Telefon also. Wenn ja. Russland oder die USA sich mal wieder entscheiden, mal ein bisschen aufzumucken und wieder einen Atomkrieg anzuzetteln, dann kann man sich da anrufen und das absprechen, damit nicht einer irgendwie den anderen. Kann man sagen, weißt du, hab ich Knopf. Wenn ich anrufen, bist du nämlich tot. Ja, stimmt. Hallo, ey, hör mal bitte mit der Scheiße auf, das ist echt nicht lustig. Nee, aber hinterher ist es auch egal. Ja, hinterher sind wir alle schlauer. Weil wenn da einer drückt, dann drücken so viele auf den Knopf, weil es dann irgendwie erstmal rumst und dann hat sich das irgendwie für uns so ziemlich alle erledigt, schätze ich mal. Na dann. Also, die Gedanken mache ich mir nicht mehr. Wie nennt man einen breitrandigen, leichten Hut, der besonders gern in Mittel- und Südamerika getragen wird? Mein Gehirn spuckt Poncho aus, das ist hübsch. Sombrero. Ja, Sambuca. Ich sag mal, ist so halb richtig, weil ich dir einfach keinen ganzen Punkt geben will. Ist okay, dann mache ich gleich den nächsten halben. Angeber. Schon. Ich komme mir auch gerade sehr unsympathisch vor. Womit misst man im Auto die Geschwindigkeit? Anders. Stimmt nicht. Weiter? Ja, Jan? KMH? Mit was? So, weiter. Tacho. René ist dran. Das wäre dann das Tacho. Voller Name? Meter. Was? Tacho, Meter? Ja. Vorname Tacho, Nachname Meter. Stimmt. Welche Idee hatten wir schon? Das finde ich auf YouTube auch immer lustig. Willkommen, Grundrauschen. Ja, wir haben für Grundrauschen jetzt einen YouTube-Account erstellt, weil jetzt habe ich das schon wieder angeklickt. Für welchen Podcast haben wir eigentlich heute noch keine Werbung gemacht, so im Nebensatz? Für das Ad Core Center, das neue Projekt von Jan und mir. Für den nicht mehr existenten Chattercast, für die Epileptica, für die Late Line. Auf YouTube gibt es Jan und Erik testen, Jan und René testen oder einfach unter JG Media. So, für den nächsten, den Jan erwähnt, gibt es einen Minuspunkt. Ups. Für den Spieleabend. ja, gerade nochmal geschafft. Welches Edelgas? Ups, ist mein Stift auseinandergebrochen. Helium. Welches Edelgas wird als Leuchtstoff in Röhren verwendet? Schade. Halogen, ein Scheiß. Anders. Ich glaube, das war die Ente. Nee, ich passe. Du würdest jetzt einen halben Punkt kriegen. Ja, aber die Lösung wurde ja schon geschrien. Das, nö. Das ist unter seinem Niveau, das macht er nicht. Dann sage ich Halogen. Welches Edelgas? Und Halogen ist kein Edelgas. Okay. Siehst du mal, Jan, Glück gehabt. Jan? Hast du noch ein anderes im Angebot? Ich hatte das gerade, da war was, ja. Ich hatte das gerade erst in der Schule, aber vor den Ferien. Halogen ist kein Edelgas. Halogen ist eine Stoffgruppe im Periodensystem. Ja, genau. Halogene. Stimmt, ja. Klar. Soll ich auch? Seid ihr alle zu blöd oder seid ihr, weiß nicht? Ich überleg gerade, wie ist Neon ein Edelgas? Willst du noch kurz vor eine Ente verlauten lassen? Nee. Nee, wir haben dich schon disqualifiziert. Will ich aber noch anderes Neon sagen? René! Ja, Alex? Ah, Neon, weißt du? Oh, du hast einen zweiten Punkt. Den dritten inzwischen. Du hast mir meinen zweiten vergessen aufzuschreiben. Oh. Was ist ein falscher Hase? René! Das war eine Ente. Hackbraten. Ein Hackbraten, ja. Stimmt. Hackfresse. Wie nennt man die Eiablage der Fische? Warte noch kurz, wir können ja antworten. Ne? Ja, Sporto. Das Ableichen. René! Ist richtig, ist richtig. Mich interessiert einfach, was Alex dazu sagen will. Alex? Das heißt Laich. Das heißt Laich. Du wolltest doch wissen. Anders. Na, du wolltest doch wissen, wie das die Eiablage heißt. Und das heißt Leichen. Ja, das heißt der Prozess. Und nicht Ableichen. Ableichen. Laich. Anders. Wie Laich heißt das? Laich. Laich sind ja die Eier. Und das Ableichen. Ja, die Eiablage. Die Ablage. Ach so, das ist dann die Tätigkeit des Ableichens, okay. So habe ich das verstanden. Okay, ich habe das jetzt als Abgelegte. Alex' Antwort war richtig und Sporto hat die Frage richtig verstanden. Anders. Ich wollte gerade sagen, vielleicht hat Jan ja auch noch irgendeine Idee. Vielleicht will er jetzt Kaulquappe sagen oder so. Kaviar. Du bist blöd, Jan. Alles klar, ich glaube, wir geben beiden einen Punkt, weil irgendwie hatten ja beide recht und beide nicht. Ich habe versucht, einen Mörder-Gig zu landen, aber es hat nicht funktioniert. Nee, ne? Hat nicht funktioniert. Das ist stören, was du machst. Stören. So, und den Wortwitz hat jetzt kaum einer verstanden. Ach, stimmt. Oh nein. Welche Tierpfote gilt als Glücksbringer? Also René? Stimmt. Komm. Ja. René-Hand. Aus dem Füßchen. Hasenpfote. Marienkäfer. Marienkäfer, das stimmt. Schnupftabak ist nichts anderes. Schnupftabak ist nichts anderes als Marienkäferbeine und die schnupft man rein und dann kriegt man Glück. Aber eine andere. Das ist die Glückshäschen. Wisst ihr eigentlich, wie man Kiwis herstellt? Nee. Diese Früchte. Okay. Es wird keine Shownotes geben, aber das Einzige, was ich in den Artikel mit reinschreiben werde, ist den Link zu dem Bild, wie man Kiwis herstellt. Muss mal einen Twitter-Account, bitte. Na, du, dein Twitter-Account, nee, braucht keiner. Ein Twitter-Account braucht keiner. Wie nennt man eine Kurzmitteilung? Ganz Twitter. Ui, ja, stimmt. Wie nennt man eine Kurzmitteilung, die per Handy verschickt wird? Anders. Fast. Hier, mein Kugelschreiber. Jan? Ja, SMS oder MMS? Aber ich würde erst SMS. Eine Kurzmitteilung, eine MMS ist eine Kurzmitteilung mit Medienanhang. Eine SMS stimmt. Ja, es gibt auch viele Leute aus meiner Klasse, die es versenden. MMS ohne Medien. Das ist blöd, weil das kostet mehr, glaube ich. Eben, genau. Ja, aber du bist halt auf einer deutschen nordrhein-westfälischen Realschule. Ja, was soll man da erwarten? Das stimmt schon. Womit lockte der Rattenfänger von Hameln die Kinder aus der Stadt? Anders. Ja. Flöte. Ja, stimmt. Das finde ich lustig. Hat ja nicht Ratten. Rattenkinder ist gleich, ne? welcher Körperteil reinigt das Blut? Anders. René heißt der Mann. Jan? Herz? René! Ich glaube, René war zuerst. Leber? Nieren? Beides? Leber. Nieren. Nieren machen Pipi, aber Leber macht Giftstoffe raus. Es gibt hier keine Antwort, aber ja. Gefällt mir. Es gibt keine Antwort, gefällt mir. Ja, stimmt. Kriegst du einen Punkt. Zwei Punkte. Gut. Zwischen in welchem vier. Land sind, ja, in welchem Land sind Kühe heilig? René. Stimmt. Nicht die Kühe, bin ich. Ja, aber in welchem Land bin ich denn heilig? René, die Kuh ist in Indien heilig, soweit ich weiß. Soweit ich weiß auch. In welcher Stadt findet man die Straße mit dem Namen Die Große Freiheit? René! Ja. Das ist in Hamburg. Stimmt. Augenblick, jetzt muss ich wieder dieses neue Quiz frei starten. Ach so, jetzt muss ich dir wieder einen Punkt. Aber wir müssen auch nicht irgendwie endlos quizzen, oder? Ich wollte gerade sagen, wie lange wollen wir eigentlich noch? Also ich schafft es noch jemand, El Sporto aufzuholen, wenn wir ihn halbieren? Alex? Ja, ich, bestimmt. Alex, du hast inzwischen genauso viele Punkte wie Jan und halb so viele Punkte wie Spotto. Also wenn wir ihn halbieren, dann sind wir jetzt alle ganz eng. Cool. Nein, wir halbieren Spotto nicht. Er hat gewonnen. Ich krieg die Rechte. Mehr dran. Entschuldigen. Kein Problem. Jetzt habe ich mir doch glatt ein Haar in den Hals geweht. Nein, vielleicht ist es einfach Haare auf den Zähnen. Passiert auch. Ich wache manchmal morgens auf und habe Haare irgendwo im Hals hängen. Das macht Spaß. Lange Haare haben ist total toll. Dann war die Zahnfee bei dir. Ah, das war dann die Zahnfee. Haar in deinem Mund verloren. Was machen wir denn? Weiß ich auch nicht. Alex, was machen wir denn? Ich werde eine Runde Gangman auch schön. Gangbang spielen, genau. Ich spiele Gangnam Gangbang bitte. ja, womit ich eine Runde Hangman-Style spiele? Ups, mein Kugelschreiber. Ah. Wenn der was sagen muss, muss vorher whoop. Wie bitte? Ach nix. Ich kann das verstanden. Das sind so Witze, über die lacht Jan nicht, ich nicht und auch Alex nicht und der ganze Rest auch nicht. Das nennt man Tourette. Kacke. Wie bitte? Ich weiß auch nicht, was ich gesagt habe. Ich habe letztens in der Stadt ein großes Werbeschild gesehen, ne? Mhm. Wisst ihr, was da drauf stand? Alzheimer. Alzheimer. Bald können Sie die Angst davor vergessen. Das ist ja aufbauend. Das ist makaber. Habe ich eigentlich schon mal von meinen Lieblingsbäckern erzählt? Nein. Der eine hat in seiner Auslage einen Zettel liegen. Und da liegen immer so 4 oder 5 Sachen dahinter. Und da steht drauf, vom gestern. Und dann läuft man 4 Schritte weiter und kommt beim nächsten Bäcker vorbei. Und da steht, von Vortag. Ich liebe diese Bäcker. Ich bin mir fast sicher, die haben sich abgesprochen. Machen zwei Leute ein Wettrennen, ne? Sagt der eine, na, was bist du denn geworden? Ja, ich bin Zweiter geworden, sagt der andere. Ja, leider nur Vorletzter. Mhm. Ja, der ist aber richtig neu. Du, der ist aber alt. Der eine sagt, mein Gott, nochmal, ich war in so einem scheiß Stau drin und Mann, das ging überhaupt nicht mehr weiter. Ja, sagt der andere, was war denn da los? Ach, sagt er, das weiß ich auch nicht, ich war da ganz vorne. Achtung, noch ein Mörder-Gag, kurz bevor wir weitermachen. Achtung, treffen sich zwei Kekse, sagt der eine zum anderen. Ja? Zwei Kekse, die können reden. Ja, treffen sich zwei Jäger. Beide tot. Ich hab den Witz verstanden. Shit! Ich erzähle den seit 2 Jahren, als Witz, den ich nicht verstehe. Und gerade habe ich ihn verstanden, weil Treffen mit Pistolen. Oh. Ah! Oh, shit! Ich hab noch einen tollen. Letztens spielte ich mit einem Freund an der Bahn, da kam der Zug, nochmal gut gegangen. Da kam der Zug, er war tot, ich nicht, nochmal gut gegangen. Aha. Naja. Meine Schwiegertochter war hier aus Amerika und die geht über die Straße und klicken da auf diesen Klick-Klack-Ding da. Und da sagt mein Sohn, ja, du brauchst doch nicht drauf klicken, das macht nur Klack-Klack für die Blinden. Und dann gehen sie ein Stück weiter und sehen großes Dings da, Reklame vom, sag mal schnell, wie heißen das da? Sag Hörbüro. Mal. Bitte? Hörbüro. Nee, so ein Hör, wie heißen das? Mensch, ich komme da nicht drauf. Hörgeräte. Ja, sowas. Und da sagt sie, ah ja, das ist ja die Reklame, das ist ja genau richtig für die Blinden. Ja, nicht ganz, aber gut. So ungefähr. Bei Rollstuhlfahrern muss man immer ganz laut und deutlich reden, ne? Mhm. Weil sonst verstehen die einen so schlecht. Ja, weil der Rollstuhl, der also das Metall, der leitet die Schwingung in den Boden. Nee, der ragt über die Ohren im Normalfall. Ja, richtig. Nee, der leitet die Schwingung in den Boden und das kommt einfach gar nicht ans Ohr, die Schwingung. Ja, genau, das ist einfach abschirmend. Aber ich habe euch schon mal gefragt, kennt ihr den Witz mit Schade? Schade. Genau. Und es hängt an der Wand und macht Tick-Tack. Und wenn die Uhr runterfällt, dann ist sie kaputt. Was ist das? Der Kuckuck. Schlechter Witz. Nee, das ist schade. Ach, ich so, habe ein Wort mit 11 Buchstaben. Yay. Warte, weißt du, was ich habe? Kein Diarö. Diarö. Nee, geht nicht. Wer hatte ich gerade noch einen? Ich bin danach. Warte mal, 1, 2, 3, 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nee. Alex, ich bin dran, ne? E. 5. 3 und 5, so. Was war das? E oder I? E, Erna. E. Wo denn? 3 und 5. 3 und 5. E. Erna wie Werner ohne W. Blödbacke. Werner, dann schreibt man. So, wer ist denn nach mir dran? Ich glaube, das Bärchenleinchen. Dann sag ich mal A. Nö, nee, da haben wir ein Hügelchen jetzt. Jan? Was ist denn noch so? S? 7. 5, 6, 7. Spatto? Ich nehme das N wie Niveau. Ich schreibe es auf die 4 und auf die 6. Das ist das N, oder? Darf ich einen Versuch wagen? Darfst du tun. Ist das der Bienenstich? Nein. Ach. Kriegt er jetzt einen Minuspunkt? Du kannst ihm einen von seinen Strichen da wegmachen. Ja, weil das was bringt, ne? Ist klar. Ja, wäre so meine Idee halt jetzt. Ja. Nee, du hast schlechten Buchstaben für mich. O, wie Olaf? Du schreibst auf die 9. Ja, Bienenstich passt doch dann. Ah, nee, O. Der Bienenstorch. Ja, Bienenstorch. Salat der Bienenstorch, der bringt die Bienen, genau. Spotto. Ist es der Bienenstock? Ah! Spotto hat ja, nee, der ist, ja, stimmt, ich bin dran. Wie schreibt man das eigentlich? Also das ist bestimmt wieder voll kompliziert, wenn er nicht weiß, wie man schreibt. Wie schreibt man? Ah ja. Wir machen kurz etwas Fahrstuhlmusik. 1, 2, 3, 4. Oh, jetzt habe ich vergessen zu zählen. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Das Tolle ist ja, im Deutschen kann man die Worte verlängern, wie man will. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 Buchstaben. 2, 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und mein Tee ist alle. Schade. So. Vielleicht besserst du dich jetzt. Glaube ich nicht. Ich auch nicht, aber ein Versuch war es wert. Nee, nicht bei mir. Strich. Oh, Berlin fängt an mit Rätselraten der Buchstaben. Ja, dann nehmen wir mal das I wie Ida. Haben wir auf der 8. Ich möchte bitte lösen. Ja? I. Also ein Land bis I. Hätte ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13 und 14 gesagt und auf der 15 wäre dann das H, aber ich habe nur 8 gesagt. Das heißt, Jan, du kriegst einen Minuspunkt. Ah, schade. Also auf der 8 ist ein I, ne? Mhm, glaube ich. Ist das I auf der 8? Nein, ein 8 auf der I. Ein 8 auf ein dem 8 I. Auf dem I. Ein 8 auf dem I. Ein Punkt halt. Mhm. Will der Jan jetzt vielleicht auch noch was sagen, was nicht gerade vorher schon gesagt wurde? Ein A, bitte. Haben wir auf der 1, auf der 3, auf der 11, Wow. Oh, ich habe vergessen, die 11 aufzuschreiben. Das ist schön. 10, 12. Schön, gefällt mir. Die 11 wird immer so ausgegrenzt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist eine Mobzahl. Ja, die besteht ja auch aus zwei gleichen Zahlen. Und wir wissen mit dem Vor allen Dingen. Ach so. Berlin. Halt, stopp. Wer hat den letzten Buchstaben gebrüllt? Jan, das ist Spotto. Oh, dann nehme ich wieder das N wie Nordlicht. Haben wir auf der 15. Okay. Dann würde ich doch gerne wissen, wo das S ist. Haben wir auf der 9. Nein, ich schreibe jetzt keine 9 auf die 9. habe ich auch schon auf die 9. Da schreibe ich ein S hin. Nein, auf die 9. Hm? 9 aufs S, oder? Nee, unten drunter kommt das nächste Wort. Ja, stimmt. Unter die 9. Wer will den nächsten Buchstaben sagen? Bin ich, ne? Ich glaube, ich bin mal dran. Ihr lasst mich immer aus hier. Ja, Berlin. Mit welchem? Ein E. Ein E haben wir auf der 13. Nee, ich stimme gar nicht auf der 14. Sorry. Jan. Ein M wie Martha Della. Auf der 2. Gab's schon irgendwas nicht? Nee. Dann bin ich den Rüdiger. Auf der 4. Und auf der 12. Auf der 12. Ich würde ganz gerne wissen, willst, dann mache ich dir irgendwann mal so mindestens einen C weg von deinen ganzen. So. Dann lasse ich's. Nee. Spotto. Es könnte der Amaryllisgarten sein. Warum bist du so gut? Warum bist du so gut? Ich versteh's nicht. Du bist blöd. Ganz einfach. Sorry, du bist blöd. Ich glaube, anders kann man nie. Ja. Einfach nur blöd. Ja, da bist du nicht der Erste, der das sagt. Du hast viele Leute, die gerne Spiele mit dir spielen, nehme ich an. Also gerade so Wissensspiele, so Quiz und so. Oh ja, lasst uns alle zusammen eine Runde Monopoly spielen. Monopoly? Da gibt es ja demnächst neue Spielfiguren. Beziehungsweise ja, stimmt. Ich bin ja für den Roboter. Ich bin meist der Zylinder. Ich bin immer der Burger, weil ich habe nur Monopoly Banking. Oh, Banking. Was ist das mit den Ritsch-Ratsch-Dingern? Hat denn Bert ein Wort für uns? Ja, gleich, sofort. Kann mal eben zählen. Moment. Mit Monopoly Banking müssen Sie nicht zählen. Da hätten Sie jetzt schon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3. Zehn, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 60, 19, 53, 100, 101, 102, 360. Ja, oder wie Dachreiter jetzt sagen würde, Mist, ich bin in der Zeile verrutscht. Dann hat der Jan irgendwie so seinen ersten Buchstaben denn schon sich überlegt, was er so wissen wollte? Jans erste Buchstabe ist ein J. Nee, den er so wissen wollte. Ach so. René? Ja? du weißt schon, dass das mit dem übers Knie liegen immer weniger von Androhung zur Sicherheit wird, ne? Du, Alex, ich bin im März in Berlin. Ah, das ist ja schön. Ja, ne? Dann hast du den nächsten Anlass für Arschweh. Ja, ne? Hm, schön, freut mich. Ah, oh, super, mich auch. Oh, da sehe ich dich mal richtig. Endlich. Gibt's Waffeln dazu, wa? Hm? So, ich habe meinen Kopfhörer wieder auf. Ich auch nicht. Mein Fuß ist auch blau. Ich sag, ich habe den Kopfhörer wieder auf. Ich auch nicht. Zebra. Dieses Spiel geht so, dass wir abwechselnd Buchstaben nennen. Den ersten sollte ich Jan sagen. Ich nehme meinen Kopfhörer gerade ab, weil der René mich beim Zählen irritiert hat. Ich nehme ein S. Ich auch. Ein S ist da leider nicht dabei. What? Oha. Ja, Spoto, dann mach das Schiff mal klar. Dann nehme ich ein E wie Elfen gleich. Okay, ein E haben wir auf der 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechsmal das E. Auf der 6. Sonst nicht. 1, 2, 3, 4. Sonst nicht. Nur auf 1 bis 6, ja? Also wir haben 20 Buchstaben und davon ist ein E. Easy. Und was ist noch nicht da jetzt gewesen? Ich habe nur den Haufen. Entschuldigung, das ist auf der 7. Vielleicht solltest du dir unter deine Buchstaben mal die Zahlen schreiben, dann kennst du es einfach. Das ist dann gut. Was ist auf der 7? Das E, was gerade noch auf der 6 hätte sein sollen. Aber welcher Buchstabe war jetzt nicht dabei? Das S war es, genau. S wie Saustall. Saustau. Saustark. Saugstark. Saugstark. Ich wüsste gerne, wo das Nordpol ist. Im Saustall. Das heißt das der Nordpol. Der 19. 19. Nein, das heißt nicht der Nordpol, das heißt das Nordpol. Alles klar. Und sonst ist da auch kein N. Nein. Entschuldigung, auf der 5. Haha. Wisst ihr übrigens eigentlich, wer aufpasst, dass die Polkappen sich nicht verschieben? Ja. Adolf? Nein, nein, die Polizei. Ich hätte ja jetzt eher drauf getippt, dass Neuschwabenland das festhält. Nein, das ist Polizei. Gut. Nach mir ist Renne. Ich hätte gerne das O. Das O ist auf der 10. Auf der 10. Wir haben jetzt E und N, ne? Eon! Jan! Ich nehme ein, ach, was haben wir denn noch so oft? E, S, ein W. Ein W haben wir leider nicht dabei. Was ist das denn für ein Wort? Wort ohne W, was ich verstehe es nicht. Ein A wie Ausgeburt. Ein A ist nicht dabei. Das glaube ich jetzt aber fast nicht. Ja, glaube ich ein bisschen. Welchen Buchstaben geht's nicht? S, W und A. Ah, okay. Könnte denn dann da vielleicht irgendwo ein I sein? Ein I ist auf der 4. Und auf der 14. Also, für I und wo? 4 und 14. Kann man sich gut merken, ist beides mit 4. Mhm. Genau. Nee, ein A war nicht dabei. Nee. Mist. Okay, jetzt hatte ich fast gedacht, da vorne, das klingt logisch, aber nee, da war kein A dabei. Wer war jetzt dran gleich noch? Jetzt ja, müsste Renne. Renne müsste dran sein. Dann hätte ich gerne ein U wie unter aller Sau. Das ist auf der 18. Ah. Jan, was ist denn? Ein D habe ich. Ein D? Mhm. 20 vielleicht? Auf das der 6? Wenn dann ein G auf der 20. Was hast du jetzt, D oder G? D. D wie Dora. D. Auf der 6. Mhm. Und auf der 13. Okay. Dann nehme ich das G wie Grammatik. Das G ist auf der 20. Wie ich mir das dachte. Bitteschön. Mhm. Aber das D ist viel zu weit vorne. Scheiße. Ich wüsste gerne, wo ein Martha ist. Das haben wir leider nicht. Dann hätte ich gerne ein... das Wort ist scheiße. Ein B wie... nee, es gibt keine Beleidigung für. Warte mal, ein... Böhmermann. Ja, B wie Böhmermann, aber es ist keine Beleidigung. Ein was? Baby Blödmann. Nicht? Nee, B ist nicht dabei. Außerdem hatten wir W ja auch schon. Könnte es ja jetzt gar nicht sein. So, damit haben wir einen hängenden Kopf und der Jan ist dran. B hatten wir ja auch schon. Das war gerade, ja. Ein H, wie Haushälfte. Ein H haben wir auf der, sorry, ich muss jetzt nochmal nachzählen, damit ich nichts Falsches sage. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das ist ein H. Ein H. Nach dem I. Naja, nicht ganz. Doch, weil auf der 14 ist das I. Sorry, H ist auf der 16. Danke. Sporto? Und das T wie Theobald. Das haben wir auf der 20, 19, 18, 17. 17. Da ist ein T? Ja. Dann wüsste ich doch gerne, wo das Richard ist. Auf der 8. Der 8 ist ein Richard. Was macht der Richard denn auf der 8? Vielleicht hat der René ja noch andere Ideen. Ich muss kurz überlegen. Ist sicher das I auf der 4? Ja. Okay. Wusstet ihr übrigens, dass das Wort, was wir aus unseren 5 schon nicht gedingsten Wörtern... Auf der 14 ist ja... Ja, genau. Das ergibt Swamp. S-W-A-M-B. Whatever. Ich fällt immer noch kein Buchstabe an. Es gibt zwar nur 26, aber trotzdem... Ich kann sagen, also nimm dir halt einen von denen, die da stehen. Y. Y ist auf der 2. nee. Mhm. Ich möchte lösen. Ich auch. Menno. Ich will mir aber nicht mit dir die Dings teilen. Ja, dann mach. Menno ist es nicht, das ist falsch. Es dürfte Menno die Zylinderkopfdichtung sein. Genau. Ein was? Die Zylinderkopfdichtung. Ja. Oh Gott. Nee, der kann da nichts für. Oh Allah. Bist du immer noch beim Gleichen. Oh, Ernie und Bert. Geht doch. Apropos Bernie und Erd und was auch immer er gesagt hat. Was Erd. Ist eigentlich mit dem Typ Alex? Der ist für mehrere Monate abgetaucht gewesen und hat jetzt sich die letzten Male auf meine Mails gar nicht reagiert. Der hat aber auch gerade ein Buch fertig gemacht und es ist gerade irgendwie im Verkaufen gehen und rennt dafür irgendwie von A nach B und ist ständig irgendwo anders zu finden. Also es könnte durchaus sein, dass er gerade einfach in seinem eigenen Leben versunken ist. Die Erklärung war mir zu lang. Ich habe dir nicht zugehört, aber es klingt gut. Ja, schon. Alles klar, wie wäre es, wenn der Jan uns mal ein was spielen wir gerade? Hängenden Mann. Hängen Jan. Wenn der uns mal ein Wort gibt. Stimmt, wenn der Jan jetzt so ein paar, eine Anzahl an Buchstaben für uns hätte, dann wäre das voll toll. Ja, guck gerade noch. 4, 5, 6, 7. Ui, der Jan kann zählen. Sogar schon bis 10. 12. Hast du was vergessen, Jan? Was? Du hast 10, 12 gesagt, hast du es vergessen? Ich habe die 11 gesagt, weil hast du gerade mir geantwortet. Ach so. Hast du gerade gesagt, dass ich zählen kann? 18 hätte ich gerne. Mein Wort ist volljährig. Gut. Passt aber nicht in 18 Zeichen. Oh, das ist schlecht. Nein, 18 hätte ich gerne. Probier das mal rückwärts zu nummerieren, das geht gar nicht. 14, 13, 12, 11, 10, 9. Spott, du weißt, wenn schon mal nehmen wir schon mal das E, ja. Du anfängst. Das E? Hm? Das E wie Ernie? Genau das. Das ist nicht drin. Nur wenn du auf einer Hauptschule gehst, dann ist das eventuell drin, aber so nicht. Nicht gegen Hauptschüler hier. Ist denn da vielleicht irgendwo ein Richard? Ein Richard? Mhm. Ja, auf der 6. Der ist überall. Macht sich überall breit, genauso wie der Rainer. Mhm. René? Der Roland, der macht sich auch überall breit. Der René auch. Mhm. Der René, der ist überall. Der ist auf der ganzen Welt. Der ist am schlimmsten. Das ist das Schlimmste, ne? Hab ich befürchtet, aber ich hab's nicht getraut, dir zu sagen, bevor ich den noch beleidige. Egal! Ich hätte gerne das O, nee, A, I, N, N, N wie Norbert. Wie Norbert auf der 11 und der 12. Ach, das ist lieb von diesem Programm, oder? Wer denn? Dann nehme ich mal das A. Das A, das ist der 1. Mhm. Ah, ich habe was falsch gemacht. Ich habe Unlaut auf. Ich schenke euch mal auf der 5 ein Ä, okay? Na gut. Ein was? Ein Ä. Auf die 5, das schenke ich euch mal eben. Das ist nett von dir. Und dann hattest du nach dem A gefragt? Ja. Das A ist auf der 1, auf der 10 und auf der 16. Okay. Das Porto? Ah, ja. Ich nehme den Siegmund. Den Herrn Stoiber. Der ist auf der 3, der 8 und der 13. 3, 8, 13. Exakt. Ente. Ente. Die Ente hat sich nicht niedergelassen. Die war aber schon da. Ja, was willst du denn, Spotto? Ich hätte einen Vorschlag. Glaube ich nicht. Ich höre. Die Auswärtsmannschaft. Exakt. Oha, toll. Steht im Wiktionary ganz unten heute als gewünschte Einträge. Mhm. Ist ja toll. Ja. Auswärtsmann. Spotto, hast du denn eine Anzahl von Buchstaben für uns? In ein paar Sekunden. Von diesen Teilen, die sich in Minuten einreihen und so. Ja. Und die reihen sich wieder um Stunden ein und die reihen sich in Tage ein und die in Monate, die in Jahre und die Zehnte und Jahrhunderte und in Jahrmillionstilliarden. 53. Exakt. 19. Mhm. Danach ist die Runde fertig, ne? Nachts ist es dunkler als draußen. Mhm. Ich zitiere 19. Ich wollte gerade einen Spruch von einem bekannten Philosophen zitieren. Mach doch trotzdem. Habe mich im Bus auf die hintere Bank gelegt. Fangen die unter mir ernsthaft schon nach 5 Minuten an zu schreien. Irgendwas ist ja immer. Von wem das nur ist, ich weiß es auch nicht. Manchmal seid ihr komisch. Warum? Wo ist denn das R? Das R ist auf der 12. Könnt ihr nicht mal kürzere Wörter machen? 3, 4, 2, Ich wollte ja eigentlich noch ein paar Buchstaben anhängen, aber dann habe ich mir gedacht, dass das so reicht. Schön, bitte, wo ist das R? Wo ist das R? 12. 11, 12, 13. Ach, ich setze auf diese Runde. Wir können sie ja nach 13 gleich weiterschreiben. Du wirst ja bis 12 jetzt erst nur, weil da kommt ein R hin. 12, ein R. 3, 12, nee, 14. 15. Nee, weißt du auch schon, was du wissen willst? Ja, ein E bitte. 19, wuhu! Das E ist auf der 5, der 9, der 11. Ah, du bist mir total sympathisch. Und der 19. Ein Wort mit so vielen E's kann doch toll sein. Ist auch so. Eberhard. Eberherde. Eine Eberherde. Berlin. Ich nehme mal gerne wieder das A. Das A haben wir auf der 2 und der 15. Mhm. Was ist denn auf der 15? Nein, lassen wir das. Sag auch auf 15. Auf 2. Gerne. Ich nehme ein S wie Sandmann. Oder wie Sandmann. Ach so, nee, ich gehe mal. 3 und 16. Nee, der beste ist Menschen, was? 16? Wo nochmal was? Wie? 3 und 16 S. Also unterm Strich auf der 19. Ich hab mir den Schlafsack in die Augen geworfen. Aber jetzt kommt dann noch Kika Plus. Virendatenbank wurde aktualisiert. Ah, der nächste, der safe ist. sie ist aktualisiert. Ich wüsste so gerne, wo das Theodor ist. Was für eine Datenbank? Die Virendatenbank. Auf der 4. Der Typ von zu Gutenberg hat sich auf der 4 niedergelassen. Was, wer? Ein G wie Glücke? Theodor ist da. Ah. Mhm. Bälle? Ich nehme mal ein I wie Ida. Das ist ein Hügel. Nein. Ist nicht dabei. Das ist unschön. Jan? Ein, ach Gott, oh Gott, ein EST, ein K, wie Kasten. Kummerkasten. Kummerkasten. Auf der 7. Ist da irgendwo eine Martha? Nö. Schade. Aber Martha wurde wieder ausgegrenzt. Außer Martha war doch noch irgendwas nicht da. Was war's? Wo ist, I und M. I. Wo ist denn das B? Das B ist auf der 1 und der 10. Aha. Auf der was und auf der 10? Auf der 1 und der 10. Aha. Ja. Ja. Ja. Basten, warte mal, ist eine, nee, passt nicht, schade. wer ist denn am dransten? Von wem kam der letzte? Ach, bin ich das? Dann hätte ich gerne das N. N wie Null. Ja, René ist grundsätzlich eigentlich auch nach mir, dann habt ihr mich übersprungen, macht ja nichts. Hast du nicht das B gerade gewünscht? Ich hab das B gerade, stimmt. Dann ist Jan. Jan. Dann haben wir Berlin. Nee, dann ist Berlin. Ja, dann nehme ich nur N wie Nordpol. Ja, ist auch egal, wer das nimmt. Das ist nämlich gar nicht drin. Schade. Wusste das? Jetzt ist dann der Jan. Ein G wie Gutenberg. G wie gar nicht. Wo ist denn das L? Das L ist auf der 6. Der 8 und ich? Der 14. Kann lösen. Bastelkleberflasche. Richtig. Eine Flasche soll es sein. Also, ich fragte mich die ganze Zeit, was soll das da hinten werden? Ich habe mich auch gefragt, aber Flasche. Flasche. Sehr schön. Wo kommt das F? So, dann haben wir alle ein Wort gehabt. Wollen wir nochmal oder fällt uns noch was ein, was wir die letzten nächsten 20 Minuten tun? Nö. Weiß ich auch nicht. Dann habe ich 15 Buchstaben für euch. 15. Wollen wir nicht noch lustige Geschichten erzählen? Das sowieso hört keiner mehr zu. Also. Ja. Wollen wir das schnell machen? Wenn du lustige Geschichten erzählen kannst, dann erzähl lustige Geschichten. Weiß ich nicht. Bärchen fängt immer an und dann daraus entwickelt sich bestimmt irgendwas. Man könnte ja irgendwie das nächste Wort mit dem letzten Buchstaben anfangen lassen. Oder wir könnten zusammengesetzte Hauptwörter bilden, die sind viel lustig. Ja, einer sagt irgendwie ein zusammengesetztes Hauptwort, aus dem zweiten Teil muss der nächste ein Wort mitmachen. Fanalex, wir können doch wieder lustige Geschichten schreiben. Jeder sagt ein Wort, wie wir das machen. Nee. Ich fange an mit Käfer jetzt. Mach daraus mal ein Wort. Was? Aus was du Käfer denn zusammengesetzt? Ja, ich weiß, okay, ungefähr. Egal, Automarke. Ah, Markenrecht. Rechtsstreit. Ja? Rechtsstreit ist ein lustiges Wort, muss man sagen. muss ich irgendwas mit Streit und was anderem machen, oder was? Mhm. Streitwagen. Wagenheber. Arschloch. Ja, alles klar. Loch. Geht aber auch Hebe, oder? Ja. Oh, Hebebühne. Bühnen. Ja. Bühnen, jetzt muss ich ein lustiges Wort und auch noch ein echtes Wort. Das ist also nicht so einfach. Bühnen, Blut. Bühnenblut. Blutvergiftung. Auch lustig. Ja. Wow. Ja, Vergiftung, was mit Vergiftung? Mhm. Was Lustiges. Vergiftungszentrale. Was? Vergiftungszentrale. Da rufst du an, wenn du vergiftet bist. Ja. Mhm. Dann Sporto. Zentralamt. Amtsbeihilfe. Eine Hilfs... Beihilfe hier, Beihilfe. Ach, Beihilfe. Beihilfemord. Das Beihilfe. Warum lacht ihr? Ist doch vollkommen normal, die beiden. Also. Berlin ist dran, oder? Dann ist René rausgeflogen, weil Beihilfemord gibt es nicht. Natürlich, auch komm, Beihilfemord. Wenn jemand von der Beihilfe ermordet wird, dann ist es ein Beihilfemord. Mir da wirklich. Aber vergiftet. Alle gibt's wirklich. Ja, und Beihilfemord auch. Na gut, dann ist Bärlein dran. Mord. Mordfall. Ja, lustig. Mit Fall jetzt, Fallobst. Warum haben wir das klar? Spotto. Obstkuchen. Schön, Kuchengabel. Gabelmassaker. Berlin-Massaker? Ja, das ist ja klar, ne? Massaker, ja, da ist ja schwer. Ich gebe mal weiter. Berlin ist raus. Ja, so haben wir unseren ersten Mitspieler in dieser Runde verloren. Dir fällt echt nichts ein zu Massaker? Nee. Wie wäre es mit, Du kannst nicht, Björn ist nach dir dran. Äh. Ich hab was. Massakeropfer. Psst. Gilt das? Ja, spot on. Ja. Opferlamm. Lammhaxe. Hack. Haxenwerk. Versteht ihr Hexenwerk? Haxe. Aber der Haxenschuss. Bärlein, Bärlein ist raus. Also Jan. Schussverletzung. Verletzungsabsicht. Absichtserklärung. Gerade. Erklärungsmangel. Der ja. Mangelerscheinung. Erscheinungstermin. Terminvergabe. Vergabe. René ist auch raus. Nein, nein, das ist die Gabe. René, du bist raus. Nein, das ist eine Vergabe. Vergabe. Ja. Nein. Eine Vergabe doch. Vergeben. Doch. Nein. Doch, komm. Also doch, Alex, das geht jetzt, die Vergabegabe. Der Jan will nur nicht auch mit Vergabe was machen müssen. Der Jan muss sich jetzt mit Vergabe was einfallen lassen. Nein, Jan, Alex. Nein, also komm. Ja, soll ich kommen? Vergabe, was soll der Vergabegabe sein? Hallo. Ich mache nicht mehr mit, okay? Ja, du bist raus. Wenn du dafür nicht raus sein musst und dafür nicht mehr mitmachst, so rum. Also, du bist nicht raus, aber du machst nicht mehr mit, ja. Ja, ja. Jan? Vergabekriterium. Kriterienliste. Listenschreiber. Jan? Schreiberling. Nein. Ist mir auch als erstes eingefallen, aber ich darf ja nicht mehr. Und links weg, ja. Nein. Schreiber. Schreiberhaus? Was ist denn ein Schreiberhaus? Das ist mir gerade so in den Kopf gekommen. Nein, das ist auch raus. Spotto, Schreiber. Warte mal, das guck ich mal. Ah, das Schreiberhaus ist ein Restaurant in der Radstraße 54. Eigennamen werden nicht genommen. Schade. Schreiberstuhl. Stuhlgang. Wir betteln. Das Foto bist schon wieder. Gangende. Was für ein Ding? Gangende. Mhm. Endzeit. Zeithorizont. Horizontverdunklung. Verdunklungsgefahr. Gefahrenlaster. Lasterführerschein. Führerscheinkontrolle. Kontrolluntersuchung. Untersuchungstermin. Terminvergabe. Vergabekriterium. Wenn ich jetzt wieder die Liste nehme, gehen wir dann auf Wörter, die wir noch nicht hatten, bitte. Na gut. Kriterienliste. Liste. Listenspiel? Spielplatz. Listen to. Ja. Was für ein Ding war das jetzt? Spielplatz. Spielplatz. Platzring. Platzring? Regen. Ach, Regen. Regenwurm. Wurmloch. Lochfraß. Fraßbefall. Befall. Obst. Befallsfeststellung. Ich bin sicher, dass dein Essen die Mitte gehört. Feststellungstermin. Ich will nicht mehr. Terminfenster. Putzer. Was? Fensterputzer. Ah. Putzerfisch. Fischbecken. Beckenbruch. Bruchkante. Kantenglätter. Glätteisen. Eisennagel. Dann Schlafenschuhen. Ja. Nagelschere. Die haben sie eingeschläfert. Psst, ich stehe jetzt schlafen. Scherenschnitt. Schnittmuster. Musterlösung. Lösungsschale. Okay, ich gebe auf. Ich muss kurz dazu sagen, wir haben Hardcore-Hörer, die haben von Anfang bis Ende zugehört. Danke an die. Total krank, uns die lange Zeit zu hören. Vielleicht sind die auch AFK oder so, man weiß es nicht. Krank ist das. Wer weiß das schon? Man weiß es nicht. Alex, du hast gewonnen. Yeah. Wie krank ist das denn? Ich hätte nicht gedacht, dass das passiert, aber. Machen wir noch eine Runde? Nee. Es ist 20.51 Uhr, wir haben noch 9 Minuten, dann muss. Darf jetzt jeder noch seine lustigste Begebenheit von Weihnachten erzählen? Meine. Da passiert doch eigentlich immer was Lustiges. Die Oma rutscht auf dem Kuchen aus oder so. Darf ich mal ganz kurz? Also es war nicht, also es war auch lustig, aber ich war beim PMP zu Weihnachten. Das war unheimlich schön und lustig. Wir haben ganz viel Spaß gehabt. Und ja, war Wahnsinn. Wir haben eine Live-Show gemacht. Vorher schon, eine Woche vorher, vielleicht habt ihr die gehört. Und nachgehört. Dann war ich beim PMP und Familie und wir haben Raclette gegessen und es war unheimlich schön. Das freut. Und da war irgendwas Lustiges? Hat er nicht Kinder? Kinder machen doch immer was Lustiges. Naja, insofern war das schon lustig. Ich habe mit dem Schwiegervater vom PMP ganz viele lustige Sachen gehabt, weil der musste immer aufstehen, wenn ich aufstehen wollte, weil der neben mir auf dem Sofa saß. Dann hat er irgendwann gesagt, jetzt stehe ich nicht mehr auf, jetzt musst du über mich rübersteigen. Und da habe ich gesagt, das ist eines meiner einfachsten Übungen. Kann immer gerne über dich rübersteigen, das ist gar kein Problem für mich. Da geht was. Ja, dann hattet ihr noch viel Spaß, sagst du. Ja, und zu Silvester habt ihr dann geknallt, ne? Nee, das warst ja du. Ich wollte jetzt die Sinn so in eine schöne Rundung bekommen. Ich habe Rundung gesagt. Oh, du hast deinen inneren 12-Jährigen schon wieder draußen, ja? Ja, ja, wenn ihr so anfangt, dann darf ich ja wohl auch. So ein äußerer Zwölfjähriger, den sieht man gar nicht so oft. Ich noch eine lustige Geschichte von Weihnachten erzählen. Ich wollte gerade sagen, hatte der denn auch eine lustige Geschichte von Weihnachten? Ich habe an Weihnachten ein falsches Geschenk bekommen. Ich habe an Weihnachten das Geschenk von meiner Oma bekommen, weil wir das ist toll. Ja. Und was gab's? Und seitdem trägst du Schützstrümpfe. Ich habe ein Bildband bekommen, Kunstband aus Deutschland. Schön, was hat Oma gekriegt? Oma hat eine CD bekommen. Oh, toll. Magst du die Musik, ja? Sie könnte es sogar mögen, weiß ich nicht. Spotto, dein Weihnachts. Da war nichts so wirklich witzig. Echt nicht? Nee, mein der Baum Neffe, mein Dreijähriger, hat sich über seine neue Duscheldecke gefreut. Das war lustig. Oh, wie süß. Was ist denn eine Duscheldecke? Eine Kuscheldecke. Ah, Duscheldecke. Kuscheldecke 2.0. Der eingebautes Twitter. Ja, ich hatte ja an Weihnachten Picknick. Ja, aber da war sehr warm, ne? Ich war ja, ja war sehr warm. Wir haben im Kinderzimmer meines Kindes gepicknickt zum Abendessen. Das ist aber schön. Habt ihr Fondue gemacht? Nee, es gab Schatzbuller und der Wohnzimmertisch steht so an der Wand, dass man ihn hätte erst umstellen müssen. Also der Tisch, wo man zu dritt dran sitzen kann, hätte man erst umstellen müssen, damit man wirklich gemütlich dran sitzen kann. Und dann haben wir beschlossen, wir picknicken. Ich meine, bei IKEA muss man ja zwei Dinge wissen, ne? Mhm. Woraus sind die Köttbullar? Schöttbullar heißen die Dinge. Köttbullar, meinetwegen auch. Schött ist doch alles das Gleiche. Und was passiert eigentlich mit den Kindern, die im Kinderparadies nicht abgeholt werden? Ja, das, die werden dann hinterher ins Bällebad gestumpft, damit es dann unten so als, unten nicht ganz so hart ist. Ja, und jeden Morgen fragen sich die Stammkunden, huch, wieder mehr Bälle drin. Hm? Weißt du, ist es unten ein bisschen abgepolstert und man fällt nicht so auf den Boden, wenn man so runterhüpft und genau. Also in die Bälle reinspringt. So. Oh Gott. Bei McDonald's gab es bei uns mal ein Bällebad, aber das war immer voll fett, weil die ganzen Kinder erst ihren Cheeseburger gemacht und dann mit ihren Fetthänden da rein und naja. Das gab es bei aber uns im McDonald's auch und dann habe ich Hausverbot gekriegt. Oh. Bist du in die Bälle gegangen oder was? Ja, wir haben halt die Bälle als Wurfmunition genutzt. Also du bist das kleine Kind, von dem Rüdiger Hoffmann in seiner Geschichte erzählt, wenn er von seinem Restaurantbesuch erzählt? So klein war ich da nicht mehr. Das war vielleicht auch das Problem. Okay. Aber ich hab auch Hausverbot bei McDonald's. Das hat man Warum? Immer nur für ein Jahr, wenn das nicht irgendwie so explizit dazu gesagt wird. Nee, ich glaube, es geht nicht länger als ein Jahr. Warum hast du denn Hausverbot? Ich habe die Verkäuferin gefragt, ob man bei ihr auch mit Lire bezahlen kann. Und dann kam die Geschäftsführerin und fand das irgendwie überhaupt nicht lustig. Und hat Hausverbot. Ja, gut. Okay, ich habe Hausverbot theoretisch in MacZ heißt das Ding, in Eschwege. Da gibt's einen unteren und einen oberen Stock und im oberen Stock saßen wir so mit 8 Leuten und haben unsere Burger aufgeklappt, haben die Gurken runtergenommen und haben sie an die gegenüberliegende Scheibe geschmissen und wer war als erstes seine Gurke unten war, der hatte gewonnen. Aber die Gurken sind noch das Beste am Burger. Ja, nee, Senfgurken mag ich nicht. Die Gurken sind das Beste am Burger, warum nehmt ihr die alle mal raus? Ich bestell meinen Burger ohne Gurke und ohne Senf. Ich bestell meinen Burger ohne Fleisch, aber... Hey, René, wo hast du denn Hausverbot? Ist ganz lustig. Sag ich nicht. Zu Hause. Darf du einfach nicht mehr rein? In deinem Zimmer. René hat das ganze Jahr umgekehrtes Hausverbot bei sich zu Hause. Mm. Ja, ich darf nicht raus aus dem Haus, das stimmt. Das nennt man Arrest. Aber ich wollte das nicht sagen. Aber sind im Spielekast wirklich nur Leute, die Hausverbot haben? Berlin, wo hast du das Hausverbot? Ich hab auch Hausverbot im McDonald's, wollte ich sagen. Warum das denn? Sag ich nicht. Wir haben der Ernst alle Hausverbote in irgendwelchen Burgerläden. Ja. Also die Geschichte ist Berlin war immer brav. Lustig. Die Geschichte ist unglaublich lustig, warum ich... Lass mich mal wieder hier rein ins Haus. Ich will sie nicht sagen. Berlin, wo hast du denn Hausverbot? Ja, ich sage ja gerade, ich habe überhaupt kein Hausverbot. Die lassen mich immer wieder rein und die halten mir sogar noch die Tür auf, wenn ich komme. Ja, du schmeißt wahrscheinlich auch nicht mit Gurken um dich. Also was auch gut geht, ist mit diesen Teebeuteln. Die kann man auch so an Scheiben schmeißen und dann rutschen die auch so langsam wieder runter. Ja, aber ich mag ja die Gurken auch gerne. Ja, deswegen sage ich ja, bestell das nächste Mal einen Tee und nimmst einen Beutel und nimmst... Nee, so eine bin ich nicht. Ach Mann. Wobei ich auch überlege bin, ob man in Hamburg somit wirklich ein Hausverbot kriegt. Ich glaube, vielleicht kriegt man gesagt, man solle jetzt gehen, aber so ein offizielles Hausverbot kriegt man, glaube ich, nicht. Nicht so wirklich. Nee, da kannst du schon sonst was anstellen. Aber ich habe in Hamburg mal erlebt, dass einer bei McDonald's eingeschlafen war und dann irgendwie von einem angestummt wurde, er dürfe hier nicht schlafen. Und dann hat er irgendwie einen Burger in der Hand auf den Tisch gelegen. und hat immer versucht, ein Auge offen zu halten, weil der Typ, der meinte, er müsste ihn nerven und stand die ganze Zeit neben ihm. Nee, sie dürfen hier nicht schlafen. Nee, sie dürfen hier nicht schlafen. Das heißt, ich kann in dem Burger, in dem McDonald's auch gar kein Hausverbot mehr haben. Unwahrscheinlich. Nee, weißt du warum? Hm, weil es nicht mehr gibt. Ja. Ja. Ohne meinen Umsatz da musst du den leider zumachen. Ich wollte gerade sagen, warst du wohl der beste Kunde gewesen. Ja, meine Lieben. Ich sag ja, mal, du Liebe. Vielen lieben Dank für einen weiteren schönen Spieleabend. Spieleabend ist lustig. Danke, dass du uns nochmal dabei gelassen hast, haben hast. Ja, ihr wart alle so brav, ihr dürft doch wiederkommen. Kein Hausverbot? Kein Hausverbot. Ich habe für euch alle ein Foto, oder wie war das? Oh, das ist ja, super. Ah, schrei. Supermodel, yes. Seid im Recall, oder wie das heißt. Ja, genau. Musst uns doch alle so einen Zettel geben jetzt. Ich habe ein Foto für euch alle, genau. Keine Hose? Nee, Hosen haben wir alle nicht an. Alles klar, hab HDGDL. Und hört auch wieder rein beim Psychotalk. Und Psycho mit Metalk. Tschüss. Mit weniger Psycho und Metalk beim Psychotalk. Bis bald. Sind wir auf Air? Nö.